Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ja, Gregor, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast. Also komm normalerweise, einmal durch. Ja, ich, Uke, hallo. Hallo Uke. Hallo, ich bin der Fabian. Und ich bin der Bene, hallo. Ja, Uke alle mit und so einem Artikel davor. Ja, genau. Ich glaube, ich habe alle so ein bisschen geeicht, dass sie alle sagen, ich sage der Gregor, der Uke, der Fabian und der Bene vor allem. Fabian und Uke haben wir ja schon öfters hier im Podcast gehört, aber ich will explizit nochmal mich bedanken und auch Bene hier erstmals in der Plauschangriffrunde begrüßen. Sehr gern. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wer Bene nicht kennt, Bene ist der Game One Urgestein. Der hat die Sendung damals mit aus der Taufe gehoben, hat mich unter seine Fittiche genommen, damals als Prakti. Komm. Und, eingeritten, würden manche sagen. Ja. Manche, zum Glück nicht alle. Und hat nebenbei auch viele Jahre bei DTP gearbeitet, so war das, ne? Ja, nebenbei. Nebenbei noch ein bisschen Produktmanager. Was für coole Spiele hast du uns denn auch da gebracht? Was habe ich denn da? War's King of Fighters und sowas? King of Fighters habe ich gemacht. King of Fighters, weiß ich nicht, 12, 13, 13 oder 13 was weiß war's. Ich. Aber war auf jeden Fall ein super Knaller. Was habe ich noch für schöne Sachen gemacht? Ich habe an wunderbaren Drakensang mitgearbeitet, an allen Veröffentlichungen von Drakensang. Und natürlich so tolle Sachen wie Tiger T34. Oh, mein Lieblingstiger sogar. Ja. Also besser als 33. Nur Deluxe-Spiele. Ja. Am feinsten. Sehr schön. Ja. Aber neben der Videospielerfahrung und Leidenschaft habe ich mich speziell dann auch darum bemüht, gerade diese Runde für diesen Podcast zusammenzubekommen, weil wir haben jeder auf die eine oder andere Art eine gewisse Leidenschaft für das Profi-Ringen, für Catchen. Catch as catch can. Yes. Und so weiter. Und gerade bei dir weiß ich, Bene, ganz speziell noch damals, als ich zu Game One gekommen bin, da haben wir uns irgendwann mal unterhalten und irgendwie, ja, also ich bin Wrestling-Fan. Ja, ich auch, welch Zufall. Wer hätte das gedacht, dass man dass man solche Leute dann unterwegs dann auch... Habe ich endlich den anderen Menschen in dieser Stadt getroffen. Genau, da waren wir endlich mal zu zweit und so weiter. Aber es ist tatsächlich, also ich habe schon seit langer, langer Zeit eine Leidenschaft fürs Profi-Wrestling dann gehabt und bei dir war das nicht viel anders, ne? Richtig, also ich kann mich noch gut erinnern, ich kam damals durch das wunderbare Gameboy-Spiel WWF Superstars da drauf. Das ist der beste Ursprung. Damals in der Basketballmannschaft ein Kollege gezeigt. Und er sagte dann irgendwie auch, dass das nachts auf Tele 5 kommt, irgendwie die Wiederholung. Damals brauchte man ja noch Kabelfernsehen, um das zu gucken. Aber es switchte ja, glaube ich, nachts irgendwie gegen 12:01 um von RTL auf Tele 5 oder sowas. So ungefähr war das. Genau, du warst ja auch hier in Hamburg, ne? Richtig. Da haben wir, glaube ich, bis 16 Uhr Tele 5 gehabt und dann RTL und deswegen irgendwie mitternachts wieder zurück. Genau, und wenn man Glück hatte und ringfrei, so hieß die Sendung damals, spät genug wiederholt wurde, dann konnte ich das auch noch erhaschen. Und ich erinnere mich auch noch, meine erste Sendung war damals wurden die Pay-Per-Views noch in mehreren Teilen gezeigt, habe ich die Survivor Series 91 gesehen, den Undertaker zum ersten Mal. Und da habe ich überlegt, oh, ich weiß nicht, ob das eventuell ein bisschen zu heftig für mich ist. Das muss ich auch fast sagen. So als Kind habe ich mir immer vorgestellt, ich war immer sehr gespannt dabei, wenn das gelaufen ist, aber diese unglaublichen Schmerzen, die diese Leute spüren müssen, also ich glaube, das könnte ich nicht ertragen, wenn ich da durch den Ring geworfen will. Was müssen das für He-Man sozusagen sein? Absolut. Also ich sehe bei He-Man ja auch deutlich irgendwelche Anleihen bei Wrestlern. Stimmt eigentlich. Also muss man drüber nachdenken. Er hat von den gleichen Vitaminen wie Hulk Hogan genascht. Selben Klamotten, selben Ausstatter auf jeden Fall auch so. Kleines Höschen und dieses Ding ist da drumherum. Die Frisuren, sehr ähnlich. Ja. Das stimmt, ja. Ein bisschen Worf, ein bisschen He-Man und sehr viel... Ich glaube, Hulk Hogan hatte genauso eine. Ich muss auch sagen, mir kam es am Anfang auch echt so ein bisschen superheldenhaft vor. Also ich meine, mir war klar, okay, Batman und Superman und so, die gibt's nicht wirklich. Aber damals waren wir ja noch so als Zwölfjähriger, habe ich dann schon gedacht, so, ey, vielleicht gibt es ja doch irgendwie so ein paar Leute, die irgendwie so ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten haben. Und vielleicht sammeln die sich da, weißt du, in dieser Liga. Vielleicht kann man sich da bewerben, wenn man da irgendwie so ein geiler Mann ist. Und deswegen, ist das die League of Extraordinary Gentlemen sozusagen, die dort mit ihren Superkräften gegeneinander antreten? Irgendwie. Was war denn damals so? Deshalb waren das so die Ultimate Warriors, die Papa Shangos, Duke the Dumpster Drosy war später. Der kam ja später erst. Nee, tatsächlich war es als erstes der Undertaker, wo ich wirklich auch als als Jüngling dachte so, ey, ist der wirklich ein Mensch zu 100% oder steckt da vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr hinter? Das hast du dich wahrscheinlich vor einem Jahr auch noch gefragt, oder? Ich meine, da hat sich beim Ultimate Warrior nie so viel geändert dran. Sorry, du hast Undertaker gesagt. Ja. Ich war noch beim Ultimate Warrior. Ja, Undertaker ist ja auch so. Ja, das... Aber wie gesagt, also das fand ich schon extrem faszinierend. Und da waren da andere Leute wie Jake Roberts, wo ich das krass fand, boah, der bringt immer eine Schlange mit und das ist ja voll gefährlich. Und der muss sich auskennen mit Schlangen, ne? Wenn er so ein gefährliches Tier dann bei sich hat. Der kümmert sich auch sehr gut um die Schlangen. Und nicht mal einfach mal in der Wohnung vergessen, dass die verendet oder so. Ja, Gott, das ist, man denkt ja, die können auch mal ein paar Wochen ohne Futter, ne? Also ich meine... Ja, aber ich kann das echt gut nachvollziehen, diese Faszination, dass man speziell auch... Man muss auch die Zeit bedenken, wenn wir so in den 90ern groß geworden sind und Uke natürlich erst ein bisschen später als Jüngster, dann hier, das ist, entweder man wendet sich dort den Comics, glaube ich so, weil viele Leute haben dann auch so Superhelden-Comics gelesen. Ich hatte keine Zeit dafür, weil ich habe auf Wrestling geguckt. Also Comics waren zum Beispiel nie mein Metier. Na gut, da nimmst du jetzt schon ein bisschen was voraus. Ich nehme ein bisschen was voraus, ich vorher schon erzählen wollte. Die haben natürlich einen sehr ähnlichen Ursprung. Also es ist kein Zufall, dass Superhelden so komisch angezogen sind wie Wrestler, weil das irgendwie selber aus demselben Ursprung kommt, weil Wrestling kommt ja aus diesen, ach ich mach's mal ganz kurz, ne, das erzählst du gleich bestimmt noch länger, Gregor. Wrestling kommt ja aus diesen Karnevalveranstaltungen, aus diesen reisenden Jahrmarktveranstaltungen. Ja, direkt Heiligen Geistfeld, ne? Ja, kommt direkt vom Heiligen Geistfeld. dann irgendwelche Leute gegeneinander prügelten und du dann dafür Geld bezahlen konntest und dir das angucken konntest. Und die hatten natürlich keinen Bock, in jedes neue Dorf, wo sie hingefahren sind, sich wieder nochmal richtig doll auf die Fresse zu hauen. Deshalb haben sie immer nur so ein bisschen so getan. Auf jeden Fall, deshalb, die hatten diesen geilen Stil und dann kam irgendwann mal Superman und der war da angelehnt an dieses Strongman-Outfit. Ach stimmt, das bedeutet, er hat ja auch wie diese typischen alten Strongmen ja auch die Unterhose sozusagen über den Tights dann gehabt. Ja, und da kommt das komplett alles her. Ja, deshalb, aber wobei man sagen muss, das war dann doch eher erst so 70er, 80er. Ne? Also ich meine, wenn du ganz weit zurückgehst, irgendwie in die 40er oder 50er und so, da ist ja noch richtig so Scientific Wrestling, wo die Leute tatsächlich auch geshootet haben. Du bist dann so Frank was George Hackenschmidt. Damals hießen sie auch noch nicht Superheroes, damals hießen sie auch noch Science Heroes. Ja. Okay, da hat er mich jetzt. Aber, ich weiß nicht, was geshootet heißt. Es ist tatsächlich, Shoot heißt halt ein Real Fight. Genau. Ach so, wir versuchen, wenn mal solche Terminologie zu fällt, können wir die gerne auch nochmal kurz erklären, weil nicht jeder ist natürlich, wenn wir speziell über Wrestling quatschen, haben wir, für uns ist es gang und gäbe, natürlich, dass wir die Wörter hier dann verwenden, aber natürlich nicht jeder ist so versiert darin, dass er weiß, was ein Shoot und ein Heel und ein Face und Bleeding und was auch immer dann ist. Schnürk. Blading. Aber ohne Scheiß, also es gibt eine gute Doku, die heißt The Unreal Story of Pro Wrestling. Da wird es sehr gut alles geschildert. Dargestellt, ist super, sehr interessant. Es war eine dieser 90er-Dokus, ne? Wo man da noch expose the business, wie es dann dahinter ausschaut. Aber ich kann es nachvollziehen, Uke, also irgendwo die Ursprünge müssen ja ähnlich gewesen sein und ich glaube vielleicht, was mich dann auch mehr fasziniert hat als an den Comics, ist es, darüber werden wir auch nochmal dann zu sprechen kommen, aber für mich ist es ja alles super echt gewesen, was man dort gesehen hat. Das sind Leute, das sind Personen, die sind dort in den Ring gegangen, das sind tatsächlich, die existieren dort, das ist kein Film, das ist keine TV-Serie, die ich gucke, aber die haben im richtigen Leben diese Fähigkeiten oder diese Eigenschaften und dieses drüber hinaus, was normalerweise nicht du siehst und ich glaube, das war so das kleine Züngelchen, was mir dann mehr Enthusiasmus dafür gegeben hat. Na, dass sich ein bisschen realer angefühlt hat damals als Kind. Das ist so eine Vorwegnahme der Reality-Soaps, der Reality-Serien. Ja, eigentlich schon. Es gab ja auch sehr, ich finde, sehr, sehr emotionale Konflikte in dieser Zeit, als wir damit angefangen haben zu schauen. Bei mir ist es so eine meiner ersten Erinnerungen. Ich kannte das durch meinen älteren Bruder und durch einen älteren Cousin. Das war diese Zeit so um 90 rum, als diese ganze Geschichte um Hulk Hogan und Sergeant Slaughter war. Und Sergeant Slaughter hatten sie so in dieses Iraklager gesteckt, um gleich diesen ganzen Konflikt mit dem Golfkrieg noch zu verwursten. Und ich war da so sauer, wie böse Sergeant Slaughter zu Hulk Hogan war. Das war da ja auch noch ganz anders. Es war da auch noch viel, viel überzogener alles inszeniert, als es heute jetzt so ist, weil sie sich da schon ein bisschen mehr Mühe geben oder die Geschichten jetzt heutzutage vielleicht auch ein bisschen sachlicher, sage ich jetzt mal, sind. Und damals hat das ja voll die Emotionen angesprochen, gerade die man auch sachlicher als Kind hatte. Ja, die Schwester von Santino Also das fand Santina Marella? Das fand ich schon sehr unsinnig. Aber das ist schon, aber schon auch wieder ein paar Jahre her. Und das sind ja halt diese typischen Comedy-Elemente für Kinder. Gerade eben ist es ja sachlicher geworden. Das sind ja dann so die Kindergeschichten, die sie mal mit einbauen. Du musst es tatsächlich im Detail sehen, Uke. Also das, was man heute, wenn man nicht mit dem Ganzen vertraut ist, als sehr überspitzt dort wahrnimmt. Es gibt auch in der sozusagen im Extrem seine Nuancen. Und verglichen mit dem, was vor 20, 25 Jährchen dann dort... Ich muss erstmal einfach kurz einschreiten und kurz sagen, also ich, ihr seid alle seit eurer Kindheit dabei, ich fand das immer doof. Ich fand's immer bekloppt. Dann, was ist das für ein Quatsch? Guckt euch das mal an. Hier, guckt ihr mal die Haare an. Fand ich immer doof. Das ist in der Tat was. Das war mir auch immer unangenehm, dass die alle lange Haare haben. Siehste. So, und dann irgendwann sagte vor, das ist vielleicht 4 Jahre her, sagte mein Bruder zu mir, ja, geil, ja, das war so um Weihnachten rum, wir saßen irgendwie zu Hause rum, ah, hier kommt die Zusammenfassung von allem, was in diesem Jahr passiert ist. Und das haben wir dann geguckt und ich dachte, das ist ja fantastisch. Das hatte ich gehockt, ne? Ja, natürlich. So, das funktioniert ja auch sofort. Das ist ja das Geile am Wrestling. Wie bei einer Soap-Opera. Es funktioniert wie Kasper-Theater. Es funktioniert wie Hotzenplotz und Kasper. Es funktioniert immer. Das ist der Gute, das ist der Böse. Zack, es funktioniert. So, und dann dachte ich so, das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann waren wir mal in Kiel bei diesem... Das war, ich glaube, die Smackdown oder so, da bist du ja auch damals mitgekommen, Fabian, weißt du noch, wo wir dann losgefahren sind. Wir sind später nochmal da Bene gewesen, als ich hier in Hamburg gewesen bin, aber da war, glaube ich, genau, Big Show, Rey Mysterio, das war die Abschiedstour von Edge, glaube ich, damals gewesen, wo der schon... Aber er durfte nicht mehr. Er durfte nicht mehr, genau, er war verletzt oder er musste vor 2, 3 Jährchen verletzt Edge, der Wrestler, dann seine Karriere beenden, war aber noch gebucht für die ganzen Touren im Nachhinein und der ist dann in den Ring gekommen und hat persönlich Tschüss gesagt, ist also einfach mitgereist und hat sich verabschiedet, was ziemlich nett gewesen ist. So, und dann fand ich das nämlich, also wenn man da einmal vorgesessen hat, auch in der Entfernung, und du siehst, wie da irgendjemand auf den Boden geknallt wird, Entschuldigung, da kannst du das noch so albern finden, wie du willst. Das ist einfach saugeil. So, und man kann auch, guck mal, wir sehen gerade Lex Luger mit seiner Goldkette. War derselbe Hintergrund wie beim Neo-Magazin. Und da muss ich jetzt, wo du das gerade gesagt hast, mit der Tour und hier Lex Luger, da kann ich mich noch erinnern, ich war nämlich 94 auf der WrestleMania Revenge Tour hier in Hamburg. Oh, und krass. Das war ganz groß, weil da war nämlich unter anderem Shawn Michaels gegen Razor. Das war die 14er, oder? 94? Nein, lass mich nochmal zurückdenken. Das war 10. Ach, 10 war, 10. Oh, geil. Ja, ja, und Main Event war Yokozuna gegen Lex Luger. Und das Krasse war, damals waren ja die Sendungen noch sehr zeitverzögert im deutschen Fernsehen. Stimmt, 3, 4 Wochen ungefähr waren es, glaube ich, mindestens. Ja, genau. Und wie gesagt, es lief gerade WrestleMania und man wusste noch nicht irgendwie, was da passiert ist. Und dann wurde ich aber quasi durch diese Tour gespoilert, weil ich nämlich gesehen hatte, dass ja Yokozuna gegen Lex Luger war ja gar kein Titelkampf. Da wusste ich, Bret Hart hat den Titel gewonnen. Oh, aber dann du wurdest ja genau über die gleiche Sache wie ich gespoilert. Ich habe mich so auf WrestleMania 10 damals gefreut. Das war für mich, wenn ich da mal kurz vorgreifen darf, ich habe ein bisschen später bin ich eingestiegen als du, Bene, aber nicht mit der WWF damals, sondern da gab es bei RTL nachts um 22 Uhr, 23 Uhr sonntags, so kurz, so Wochenende kurz vorm Schlafen gehen, gab es dort Catch-Up. Hieß die mit dem Vollstrecker. Mit Horst Brack, dem Vollstrecker. Sind dort gewesen und ich kann mich noch so grob daran erinnern. War das die Zeit, wo auch Horstberg Poblonski noch aktiv war? Das war die Hochzeit von Horstberg Poblonski. Da hat er noch Fahrkarten gestempelt. Ja, oder? Das sage ich dir. Auf jeden Fall Bevor er den Heel-Turn hatte und vom Käfig dann gestürzt wurde. Das war eine Sendung, die zusammengefasst, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, das waren nicht WWF-Matches oder so gewesen, sondern NWA, eine weitere Liga, die hier eigentlich nie wieder so relevant danach gewesen ist. Aber da haben sie deutsche Moderation dazwischen gepackt und Kommentare, inklusive einer geschaffenen Figur namens Horst Brack, dem Bestrafer, in so einem ganz komischen Outfit. Und da hast du mir zuletzt vor einiger Zeit, Bene, nochmal so Clips gezeigt davon. Ja. Und wo ich dann im Nachhinein gemerkt, für mich war das immer sehr beeindruckend und wie stilsicher die da gewesen sind. Das ist, glaube ich, das Dilettanteste und Amateurhafteste. Stümperhaft ging es nicht. Hier ist er wieder, Sid Vicious. Und da draußen, da steht irgendeiner, ich kann es nicht fassen, da steht wieder so eine Witzfigur und wird gegen diesen Mann angehen. Gucken Sie, ich bin ein riesengroßer Mann, ich Horst Brack, aber gucken Sie, Sid Vicious, mein Gott. Ich kann nur eins sagen, dieser Mann da draußen muss hirnrissig sein, Sid. The guy over there. I can't even picture it. What is he doing out there in the ring? He tries to go against you? This... Nobody's trying to make a name for himself by maybe having a small chance beating me. But you know, and I know, and all the people out there know, it's not going to happen. Ja, im besten Fall habe ich... habe ich da gleich mal ein paar Clips davon eingespielt, wie großartig das dann damals gewesen ist. Aber darüber bin ich dann irgendwann bei Tele5 auch über die WWF dann gestolpert. Und ich bin eingestiegen so kurz nachdem WrestleMania 8 schon vorbei war. Die hatte ich nicht mehr gesehen. Aber so danach bin ich eingestiegen. Und so den Aufbau, ich kann mir noch genau erinnern, wie ich mit dem Kumpel WrestleMania 9 damals geschaut habe und sehr beeindruckt gewesen bin. Ja. Aufgenommen habe auf Videokassette und dann nochmal geguckt habe, wie der Undertaker gegen Giant Gonzalez dann gekämpft hat im römischen Kolosseum sozusagen, so drin mit dem Adler. Ja. Kämpft in Anführungszeichen. So ein richtiges Wrestling-Match war das ja nicht. Naja, das genau. war ja der Kampf gegen das Chloroform, glaube ich. Ne? Genau, das Chloroformtuch ist es dann gewesen. Und WrestleMania 10, der Aufbau dann dorthin, ich war großer Fan von Bret Hart und ja diesen technischen Leuten und so weiter. Diese 3-4 Wochen Pause, die dazwischen waren, die fucking Bravo hat mich gespoilert. Nee, es war die Bravo Sport, glaube ich. Oder sogar. Die Bravo Sport zumindest. Ja. Irgendeiner meiner Mitschüler hatte sie dort dabei gehabt und ich habe dann durchgeblättert und da steht so, ja, Bret Hart Champion oder sowas, aber dann kam Hulk Hogan und dies und all, nee, WrestleMania 10, Bret Hart Champion. Ja. Stimmt, WrestleMania 9 war ja das mit Hulk Hogan und ich war so angepisst. Das gab es gar nicht, weil WrestleMania 10 ist erst eine Woche später gelaufen hier. Es war so ekelhaft schlimm. Also da müsste man echt aufpassen, dass man mit diesem ganzen Delay noch vernünftig mitkommt. Zum Glück kann man sagen, in den Zeiten vor des Internets und Instant Gratification heutzutage, wenn du das nicht zeitnah live sehen kannst, ist es ja schon uralt eigentlich. Was du da nicht wirklich ertragen kannst. So wie bei uns allen, bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich habe allgemein Sport sehr gerne gemocht, also speziell nichts zu machen, weil ich kleines... Oder sagen, angucken, ne? Angucken, genau. Ich war ein kleines, dickes Kind, also habe ich nicht viel Luft gehabt und konnte nicht so lange hinter dem Fußball hinterherlaufen, aber ich habe gerne Sport geschaut und für mich gab es keinen Unterschied zwischen Wrestling oder Fußball oder Tennis oder Basketball und so weiter. Ich habe alles eigentlich gleich gerne geschaut, auch sehr viel Basketball damals zum Beispiel, die Bulls in ihrer Hochzeit, San Antonio und so weiter, Fußball beim HSV hängen geblieben, ich habe Tennis sehr gerne geschaut, Andrew Agassi, mein Lieblings. Also bei mir ist es so, ich finde Wrestling ganz interessant, weil ich Sport eigentlich eher langweilig finde. Und das ist es, das, was bei mir heute tatsächlich da ist. Um das kurz abzukürzen, was du gerade bestimmt alles noch erzählen wolltest, alle Sportarten, die du damals geguckt hast, weil ich so denke, ja, ich meine, so ein Boxkampf ist auch schön, aber der kann einfach auch mal nach 5 Sekunden vorbei sein. Ja, vor allem ist er schön langweilig. Ja, eben. So, und wie die sich dann ineinander verknoten und aneinander rumhängen, das passiert dir beim Wrestling nämlich mal nicht. Das ist richtig. Und ich muss aber auch sagen, also bei mir war das anders als bei Gregor. Ich habe zwar auch ein bisschen NBA geguckt und sowas, aber ich war dann doch mehr nur beim Wrestling. Aber trotzdem habe ich habe das auch als kompletten Sport gesehen. Und ich habe das auch immer verteidigt, wenn andere Leute gesagt haben, es ist ja gar kein Sport, die tun ja nur so und so. Habe ich mir gesagt, ja, Alter, muss auch mal überlegen, das ganze Training, das dahinter steht und hier und da und... Das war für mich immer schwierig, das zu verteidigen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich weiß nicht, also das kann man ja auch noch weiterführen, weil die fallen schon echt auf den Boden. Ja. Die tun sich auch echt weh. Ja. Wir haben letztes Jahr für Reload, waren wir in dieser Wrestling-Schule und Kollege Hannes hat da mal gewrestelt und der hat sich einfach mal richtig, richtig, richtig doll verletzt bei dem Scheiß. Ja. Also ich glaube ja auch eigentlich diese Diskussion, ob das Sport ist, führt man die heute noch, weil ich meine, dass sie da trainiert sind oder jeden Tag wahrscheinlich im Studio stehen und auch unabhängig davon Griffe und Würfe üben, das steht ja außer Frage. Ich meine, das einzige Argument, was du anführen kannst, ist, dass es halt eigentlich kein Wettkampf ist, der da stattfindet. Genau, aber es geht ja immer diese Diskussion der Echtheit. Ich erinnere mich mal an diesen Facebook-Post, wo dieser kleine Junge geschrieben hat, Gregor, du bist doch bestimmt schon 40 oder nicht. Selbst ich weiß, dass das nicht echt ist. Ich glaube, es ist so eine Frage nach der Echtheit. Und gerade Echtheit in unseren postmodernen 21. Jahrhundertszeiten ist ja eine ganz, ganz interessante Frage. Also, was bedeutet echt? Aber das ist ja auch Unsinn, weil ich meine, wir wissen auch, dass Game of Thrones nicht echt ist und ich weiß auch, dass jeder Kinofilm, in dem Game ich gehe, nicht echt ist. Game echt. Das wissen wir auch. Auch Game One, aber das ist doch alles oder ganz vieles, was ich zur Unterhaltung schaue, ist nicht echt, sondern inszeniert und trotzdem stelle ich das dann nicht in Frage. Nee, genau, aber ich glaube, das Komische ist, weil du natürlich mit Sport immer noch etwas verbindest, was irgendwie, also wo ein echter Wettkampf stattfindet. Ja, Sport ist Wettkampf. Ja. Aber da, ich denke immer so, okay, ist Hoffenheim, ist das ein echter Verein? So? Oder, also, nee, aber genau, muss man sich dann wirklich fragen, so, da, wo irgendwie 1000 Leute zusammengekauft sind und wo ist das noch echt und wie viel Show ist bei jedem Sport dabei? Und dann wird es schon ein bisschen spannender und interessanter. Ich finde es nicht. Also, weil. Was findest du nicht? Hoffenheim ist ein echter Verein, oder? Vergleich doch jetzt irgendwie eine WWE, eine Großveranstaltung mit einem Film. Dann ist nur der Unterschied, dass die Schauspieler in dem einen, die nehmen Schauspielunterricht und lernen dieses Spielen und bei dem anderen gehört zum Spielen halt auch dazu, dass sie lernen können, wie sie hinfallen und so. Das lernen ja Schauspieler auch. Nee, das sehe ich absolut genauso. Stuntmänner bei Filmen, also ich sehe da nicht. Der Witz bei dem bei WrestleMania ist ja aber immer noch, also beim Film tust du nicht so, dass der echt ist. Du gehst in Spider-Man und es war nicht echt. Hier besteht ja der Spaß da drin, dass du die Leute trotzdem noch anfeuerst und da im Stadion stehst und grölst und brüllst und alle diese gemeinschaftlich akzeptieren, dass sie jetzt so tun, als ob das real wäre. Das machen Leute bei Filmen doch genauso, wenn sie im Kino sitzen und Filme abfeiern. Nee, würde ich nicht so. Es ist das ist noch ein bisschen was anderes. Es hat sich auf jeden Fall sehr gewandelt, dass es eine Art von sehr Meta mittlerweile so zu ist. Das Publikum ist Teil dieser Performance und eigentlich Suspension of Disbelief, das wollte ich sagen. Eine gemeinschaftliche Suspension of Disbelief und so eine Art globale, körperliche, gemeinschaftliche, fröhliche Massenhypnose. Selbsthypnose. Ja, schön gesagt. Und das ist das, was daran ja so Spaß macht. Also dieses, ey, ja klar wissen wir all das nicht echt ist. Wir tun jetzt alle mal so, als ob es echt ist und haben trotzdem unseren Spaß dran. Finde ich sehr, sehr gut. I said, are you ready for the Survivor Series? One. Who will survive? Einerseits finde ich es ein bisschen schade, dass diese kindliche Naivität, die damals auf jeden Fall mit dabei gewesen ist, ein Grund, warum ich Wrestling gemocht habe. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich als 10- oder 12-Jähriger erfahren hätte, dass es nicht echt ist. Ich kann jetzt auch nicht wirklich bei mir im Kopf abrufen, wo der Moment genau gewesen ist. Es ist irgendwann so Mitte der 90er, wo auch die WWF und die WCW auch damals quasi die Grenzen so verschwommen haben, wo offensiv damit umgegangen wurde, dass es jetzt nach fast 100 plus Jahren, wo diese Unterhaltungsform existiert hat und es teilweise auch sehr vehement verteidigt wurde, dass Wrestling auch echt ist von dem Business, weil man sich dann denkt, wenn die herausfinden, dass wir, also offiziell herausfinden, ja, wenn wir dann so Beweismittel tatsächlich da haben, dass das alles vorgespielt und vorgegaukelt ist, sozusagen die Dramaturgie, dass dann die Fans davon gehen. Aber es ist dem ja nicht so gewesen und ich habe zumindest, wo dann der Moment war, wo ich dann realisiert habe, okay, das ist ich nehme das nicht nur als puren Sport wahr und die Dramaturgie so wie sie ist, aber ich finde es unendlich faszinierender, wenn ich weiß, wie dieser Sport funktioniert, wie diese Unterhaltungsform funktioniert und ich habe einen wesentlich anderen Spaß, den ich aus dem Wrestling heute heraussehe als damals, aber nicht minder, dann weniger. Wie ist es damals gewesen? Ich weiß noch, Bene, in den 90ern, da gab es ja diverse Enthüllungsshows. Du hast ja die eine dort angesprochen, diese Geschichte hinter dem Wrestling. Du hast mir auch vor einiger Zeit noch mal so eine so DSF-Diskussionsrunde gezeigt. Das war ganz großartig. Ich glaube, so WCW-Wrestler damals, so beim DSF wurde ja lange Zeit, nachdem die WWF damals hier ausgestrahlt wurde, Anfang der 90er, der hat eine Pause gemacht auf RTL 2, nachdem die von Tele5 dort hingegangen ist. Und wir haben dann die Konkurrenzliga, die WCW, gesehen, die immer ein bisschen so hinten dran und so weiter wirkt. Aber es war das Einzige, was wir hier im Free-TV dann dort hatten. Ich habe beide immer noch dann ganz gerne gemocht, auch wenn ich die WWE-Leutchen oder WWF-Leutchen vermisst habe. Und dort hatten wir einen deutschen Wrestler namens Alex Wright, der dann seine Rolle war, sein Gimmick, sozusagen Gimmick ist die Rolle, die dann ein Wrestler verkörpert, dass er zu cooler deutscher Techno-Musik mit Lederjacke rauskommt und diesen fantastischen Tanz machte, wo er den einen Arm über den anderen und dann das Bein nach vorne und die Hüfte wackelt. Wie man die Deutschen halt so kennt. Wie, genau. Ne? So sind sie. Wie hat er nicht Kraftwerk gehört? Was war denn das? Doch, es war so ein selbstgemachtes Kraftwerk sozusagen. Also es war so richtig düdelige deutsche Techno-Musik, die dann gekommen ist. Und war eben der deutsche Pretty Boy. Es war wie der Witz aus den Simpsons. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass die ganze Stahlindustrie schwul ist. Ne? Also das wurde dann quasi dort verkörpert. Und der ist natürlich dann der Go-To-Guy hier im deutschen Fernsehen gewesen. Ja. Dann gab es diese Diskussion, wo er als Repräsentant des Wrestling... Steve Austin der Go-T-Guy ist. Steve Austin ist der Go-T-Guy. Übrigens auch einer meiner Favoriten aus der WCW damals gewesen. Absolut. Stunning Steve Austin, mein Lieblingstag-Team, die Hollywood Blondes. Fantastisch. Mit Brian Pillman. Wer erinnert sich nicht? Ich erinnere mich gerade, weil das lief gerade. Das hattest du gerade schon gesehen. Ja, für alle zum Verständnis, wir lassen im Hintergrund ein bisschen visuelle Inspiration laufen und das WWE-Network läuft gerade bei mir auf dem Fernsehen und da läuft eine Doku über den Werdegang von Steve Austin, dem vielleicht eigentlich schon dem größten Star, den es insgesamt hervorgebracht hat. Der 6 Millionen Dollar Mann, ne? Der größte. Ja. Zeit. Oder bist du, mittlerweile kam der 6 Millionen Dollar Mann, ja, genau. Er hat sich auch offiziell zu Steve Austin jetzt umbenannt. Okay, man könnte vielleicht heute das Argument mit The Rock machen, weil der ja einfach so wirklich darüber hinausgegangen ist, so wirklich losgestartet ist in den letzten 3-4 Jahren, was so Hollywood-Statum übernommen hat. Ja. Aber rein vom Wrestling her aus, ich glaube, es gibt wenige, die dann an so den Statum eines Steve Austin rankommen und ist schön, das nochmal im Hintergrund dort laufen zu sehen. Nein, nochmal zum Dinge der Echtheit. In den 90ern gab es diverse dieser Enthüllungsshows, diese auf dem DSF, wo jemand sich vehement dann dafür eingesetzt hat, dass Wrestling ist ja nicht echt und so weiter. Ja. Und da war eben dieser Alex Bright und ich glaube die Moderatoren damals von... Ja, es war Nick Held, Mike Ritter, Carsten... Carsten Schäfer ist ja auch dort gewesen, der langjährige Moderator und ich glaube auch deutscher WWE-Chef oder sowas. Der macht auf jeden Fall dort sehr viel... sehr viel drumherum und es wirkt heute, wenn man sich das heute anguckt mit dem, was man alles weiß, sehr hanebüchen und lächerlich, wie aufs Blut es dann verteidigt wird. Es ist absolut abstrus. Also jeder, ich weiß leider nicht mehr, hieß sie Offensiv? Nee. Woher die plötzliche Antipathie? Wie dann beantworten Sie mir doch die Frage, steht das Ergebnis vorher fest oder ist es ein fairer Kampf, wo schließlich Maske oder Hill gewinnt? Da muss ich Ihnen tatsächlich, ganz ehrlich an den Alex Wright verweisen. Also denn das Sie Maske sind und Hill Kampf, aber dem der Ausgang nicht feststand, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, oder? Wie gut der Kampf oder wie schlecht der war, macht ja nicht was anderes. Aber das Ergebnis des Kampfes stand mit Sicherheit vorher nicht fest. Aber beantworten Sie ruhig mal die Frage. Carsten Schäfer, Nick Held, ihr seid Kommentatoren. Ist es vorher abgesprochen? Steht fest, wer gewinnt? Also ich meine, ich habe ja sicherlich eine ganze Menge schauspielerisches Talent, aber wie könnte ich 3-mal, 4-mal, 5-mal in der Woche so etwas kommentieren? Ich wüsste, wie es ausgeht. Keine Chance. Natürlich können Sie das. Natürlich können Sie das. Alles vorgespielt. Sie können das bis zu 300 Mal im Jahr. Hat er mehr in der Wenn ich mit meinem Gegner jedes Mal den Match absprechen würde, wie ich was machen würde, wäre ich nur noch am Trainieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Talk-Sendung hieß. Ja, ich muss an Explosiv denken, aber das war ja RTL oder der heiße Stuhl und so. Das war es aber nicht. Wenn Frauke Ludowig gegen Barbara Ehligmann kämpfen würde, das würde ich mir aber auch angucken. Das Brown Panties Match, ne? Nein, ein Exploding Death Match. Aber ich glaube, die Kardashians verteidigen bestimmt auch, dass Keeping Up with the Kardashians, dass das alles real ist. Das auf jeden Fall. Aber und irgendwann wird es da auch mal die Enthüllungsshows geben. Ich glaube, die haben aber wesentlich mehr zu verlieren als das Wrestling, wenn dann enthüllt wird, das Keeping Up with the Kardashians oder dann die deutschen Doku-Soap, der Shit von wegen Mitten im Leben, was ja eh alles super gefaked ist. Was? Es gibt genug, ja, ich muss es dir leider auf diesem Wege sagen, Bene, Mitten im Leben ist leider nicht wirklich. Mitten im Leben kenne ich nicht. Realistisch, wo die Frau Spaghetti von dem Bauch des Mannes ist, nachdem er ihr ein schönes Essen gemacht hat. Also die haben mehr davon zu verlieren, wenn die dann mal enthüllt werden, weil so die Zielgruppe dort, glaube ich, wesentlich eher beleidigt davon ist, dass sie sich halt wirklich davon dann reinreden lassen. Beim Wrestling war es zumindest anders. Diese Sendung dort, und ich wollte nur kurz anmerken, ich habe es das erste Mal wirklich gemerkt, Schreinemakers live. Ja, ist es gewesen. Flair. Rick Flair auf dem heißen Schuh, wollte ich schon sagen, nein, auf dem hier, wie heißt das nochmal, der Detektor, Lügendetektor. Ja. Sie haben Rick Flair bei Schreinemakers Live, damals Talkshow, dann dahin gepackt und Schreinemakers bekannte, kennen wahrscheinlich die Kids von heute nicht mehr wirklich, bekannte Showmasterin von damals hat ihm Lügendetektor in den Arm gepackt. Oder nicht? Ja, genau, da ist sie eher bekannt. Lügendetektor an die Hand gepackt und so Slow-Mos gezeigt, wie die Schläge kurz daneben gehen. Und dann hat sie ihn enthüllt. Das kann ja mal passieren. Ob er das wirklich vorher wusste, was ihn da wartet in der Sendung? Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich Ric Flair dann zu sowas dann begeben konnte. Wie konnte ein Ric Flair, einer der größten Champions, der damals in den 80ern und 90ern dann wirklich hauptsächlich aktiv gewesen ist, dazu bei einer deutschen Billo-Sendung bei Sat.1 aufzutauchen? Das sage ich dir, weil das nämlich, ich glaube, das war nämlich auch 94, da war nämlich parallel zur WWF, hat nämlich auch die WCW da eine Tour gemacht. Die haben da so diesen European Cup, den Sting dann auch gewonnen hat, glaube ich, sogar in Hamburg veranstaltet. Und da waren sie eben auch in Köln und was weiß ich, wo halt Schreinemakers aufgezeichnet wurde. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein bisschen Promo. Ne? Wer hat das Datum dann gebucht, sozusagen, für den Abend Ric Flair? Ja. Da sagt sich die Redaktion, Bingo, da haben wir mal was. Ja. ne, was wir hier dort zeigen können. Aber ich bin trotzdem dran geblieben und eine komplett neue Wertschätzung eben über so, wie ich Wrestling heute genieße als so damals. Diese kindliche Unschuld wünsche ich mir ab und zu mal wieder hinterher, weil ich kann die Matches jetzt nicht mehr so unbeschwert genießen. Ich werde, glaube ich, weniger von den Matches reingezogen. Ja. Wenn mich die Matches mal erwischen, dann gucke ich mir die sehr gerne an und ich kreide das dann der Performance sehr an, wenn ich sage, geil, dieses Match hat mich richtig reingezogen und ich bin emotional investiert. Du hast mein fucking Bier hast du mir aus der Hand geschlagen und deins auch noch. Als wir bei dem Raw waren, letzten WrestleMania. Entschuldige. Hallo, irgendwie emotional reingezogen. Du hast den Mann vor uns emotional auch noch mit reingezogen. Es war, Dolph Ziggler hat den Money in the Bank Shot eingecashed bei dem Raw, wo wir gewesen sind. Und da konnte ich nicht anders als die Arme hochreißen. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass du dann das 8-Dollar-Bier dort in der Hand hast und ich es mit dem Hand, mit dem Ellbogen hochjage und dem armen Mann vor uns dann komplett über den Körperschütte. Ja. Ihr hattet wenigstens Bier, als ich mal bei Raw war in Florida. Alter. Da, die Regale fallen auseinander. War das scheiß Ticket schon so teuer, da hatte ich gar keine Kohle mehr für ein Bier. Ja gut, da haben wir uns ja so. Du warst zum Schüleraustausch in Amerika? Oder nee, was war das damals? Nee, Praktikum Wrestling. Das war während des Studiums ein Auslandsaufenthalt. Praktikum habe ich da gemacht. Und da hast du die Gelegenheit genutzt? Ja, da bin ich tatsächlich nach der Arbeit abends noch irgendwie 300, 400 Meilen nach Fort Lauderdale gefahren. Eieiei. Ja, und habe mir diese Show angeguckt und ich weiß noch, als ich dann in der Show dann war, habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie konnte ich mich nicht mehr so ganz so identifizieren mit dem Rest des Publikums dort. Und das hatte mich so ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Und damals, kurz darauf, hatte ich auch meine erste Pause vom Wrestling, so richtig so. Und ich muss auch sagen, seitdem verfolge ich das immer noch. Ich bin noch immer up to date durch irgendwelche, weiß nicht, durch die PW Torch App oder was weiß ich, irgend so ein Kram. Da kommt man nicht weg von. Ich wollte sagen, Fabian, du guckst das ja auch nicht mehr so super aktiv, aber die News liest man. Also mehr als. Also ich habe. Sorry. Ja, nee, kein Problem. Ich fand das gut so, bis diese ganze NWO-Geschichte durch war bei der WCW und so. Mhm. Aber dann so in den späten 90ern, dann habe ich echt auch aufgehört, bestimmt fast für 10 Jahre, das irgendwie aktiv zu verfolgen. Das kam dann irgendwie wieder, als ich in Hamburg hier war. Und dann auch, wie du das vorhin schon mal erzählt hast, dann lernt man wieder Leute kennen, die auch mal sagen, ja, sie haben früher mal Wrestling geschaut und so, weil man, in der Regel schämt man sich ja auch bei anderen erwachsenen Menschen darüber zu sprechen, dass man Wrestling schaut. Das ist so wie gesagt, als ob man irgendwelche sexuellen Fetische hat, also ähnliches. Es ist kein guter Diskussionspunkt fürs erste Date. Generell ist unter erwachsenen Menschen, glaube ich, kein so leichtes Thema. Nicht. Und dann habe ich mich auch wieder ein bisschen dafür interessiert und schaue mir das jetzt auch gerne an und verfolge das mit, aber ich habe auch zwischendurch viele Jahre war ziemlich völlig kalt gelassen. Da weiß ich nicht so viel von, was dann so in der WWE und so was passiert ist. Oder habe es dann später mal nachgelesen. So rein und rausfallen aus dem Phantom, das verfolge ich dann bei vielen Leuten. Also Uke, du bist natürlich bei der Stufe noch nicht angekommen. Vielleicht kommt das bei dir, du verfolgst ja eben. Ach so, ja. Ice Dagger. Ja. Okay, dann werfen wir das einmal kurz hier ein. Wir schauen uns kurz gerade die Doku, wie schon erwähnt, von Steve Austin an. Und es geht gerade in der Stelle dort. Steve Austin war in die WWF damals gekommen, Mitte der 90er, und hatte den Namen The Ringmaster, weil er so ein guter Wrestler ist und im Ring wirklich der Kapitän ist. Und da hat er gesagt, ey, der Name ist scheiße. Ich brauche einen neuen. Ich will jemand sein, der wirklich eine richtig so eiskaltes, so eine mörderische Attitüde oder sowas drauf hat. Habt ihr denn irgendein paar Namen für mich? Könnte ich nicht nennen. Ja. Also und Fang McFrost? Fang McFrost oder mein Lieblings Chili McFreeze. Ja, großartig. Die haben das eben wörtlich genommen. Ne? Und wollen wir auch noch kurz aufklären, wie er wirklich nachher zu Stone Cold kam? Ja, erzähl das. Es war nämlich so, dass er mit seiner, ich war dabei quasi. Du warst dabei? Ja, es war bei ihm zu Hause und er hat mit seiner Frau Tee getrunken und er hat mit ihr darüber gesprochen, scheiße, ich brauche irgendwie einen neuen, coolen, catchy Namen, aber die von der WWF, die Offiziellen, die haben mir nur so blöden Kram vorgeschlagen. Und dann meinte sie, da wollte sie ihn ein bisschen beschwichtigen, weil er war wohl ein bisschen aufgebracht, und dann meinte sie, ach komm, trink doch erstmal deinen Tee, bevor er Stone Cold wird. Und zack. Und zack, Stone Cold. Zack, Austin. 8 Millionen Dollar Merchandise. Ja. T. Austin. Steve Austin. Ja. Austin Powers, wollte ich gerade sagen. Also ich habe übrigens gestern den Comic gelesen, den Bionic Man, den 6 Millionen Dollar Mann, in der neuen Version von Kevin Smith. Kevin Smith hat den Bionic Man gemacht, ja. Ja, und der kostet jetzt 6 Millionen Dollar am Tag. Achso, der Comic. Oh. Also um ihn aufrechtzuerhalten. Du musst es ein bisschen upgraden, tatsächlich. So, ja, genau. Heute 6 Millionen Dollar Mann, ich habe eine Hüfte, die hat mehr gekostet. 6 Millionen Dollar am Tag. Nur ganz kurz ein bisschen zu Steve Austin und so. Ja. Darauf die Geschichte, wie er zu Steve Austin gekommen ist, ist aber ein bisschen weniger spannend. Ich kann übrigens auch sehr empfehlen, jetzt gerade nimmt das zwar ein bisschen Überhand, was Wrestling-Podcasts angeht. Die Wrestler haben mittlerweile selbst entdeckt, dass sie selbst Podcasts machen können. Das ist schlimm. Jeder macht das. Also es gibt wirklich eine enorme Flut an Steve Austin, Chris Jericho, Roddy Piper, Jim Ross und so weiter. Mhm. Viele bekannte Wrestling-Persönlichkeiten, die jede Woche einen Podcast machen. Tatsächlich, der von Steve Austin ist so ziemlich mit der einzige. Ab und zu mal Jericho kann man sich auch anhören. Ja. Aber die Steve Austin-Sachen sind immer sehr interessant, wo er auch nochmal entweder alte Geschichten macht oder dann mal eine Stunde davon von seinem Fiebertrauma erzählt, wie er gegen eine Ratte wrestelt. Das stimmt, aber ich finde insgesamt, wie du selber schon sagst, ist viel zu viel und auch zu sehr austauschbar, weil die eigentlich die Gäste untereinander immer nur switchen. Ja, ne? Also ich meine, du hast denselben Podcast schon mal vor 3 Wochen gehört, oder war halt jemand anders der Host und jemand anders der Gast. Also es sind vor allem ja sehr, sehr gleichförmig. Die holen sich den Host und dann, ja, wie hast du denn deine Karriere angefangen? Ja. Weißt du noch damals, als wir die Flasche Wein getrunken haben, wo wir danach in den Ring und so weiter dort gegangen sind. William Shatner. Ja, der eigentlich, nee, das ist Michael P.S. Hayes. Ja. Und P.S., was für stand P.S.? Weißt du es noch? War das Purely Sex? Pretty Sexy. Ach, Pretty Sexy. Ja. Jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz. Ein bisschen Olden Haggard. Oder so. Nein, der Name Steve Austin war mehr, er hieß Steve Williams früher im richtigen Leben und er brauchte einen neuen Namen, damit er, weil es schon einen Dr. Death Steve Williams in der Liga gab, die er dann, wo er anfangen wollte, und da hat, glaube ich, Dutch Mantel mittlerweile als Manager Zeb Coulter unterwegs. Weißt du noch, Zeb Coulter mit diesem fantastischen Promo mit Jack Swagger? Fantastisch. Der hat ihm den Namen Steve Austin dann gegeben seinerzeit. Verstehe. Es ist dann gewesen, oh, und jetzt gerade fantastisch, auch ein toller Moment, das Interview, you can thump your Bibles, John 3:16, you can quote it, da ging es darum, dass Jake Roberts wiedergeborener Christ gewesen ist, hat aber dann das Finale des King of the Ring verloren und Steve Austin hat da seine Catchphrase, seinen Satz geprägt. Austin 3:16 was born. Instead, I just whipped your ass. Yeah. The fourth prestigious King of the Ring, Stone Cold Steve Austin, an incredible victory. The first thing I want to be done is to get that piece of crap out of my ring. Come on. Don't just get him out of the ring, get him out of the WWE. Because I've proved, son, without a shadow of a doubt, you ain't got what it takes anymore. You sit there and you thump your Bible and you say your prayers and it didn't get you anywhere. Talk about your Psalms, talk about John 3:16. Austin 3:16 says I just whipped your ass. He is Stone Cold. Und nächsten Tag drauf bei Raw, nur Schilder Austin 3:16. Ja. Nur. Nur, wenn man nach der Doku geht. Aber damals war es wirklich noch mit den Schildern so. Das war, heute siehst du ja nicht mehr so viele Schilder. Gar nicht. Um kurz auf den Punkt nochmal zurückzukommen, Bene, du meintest so dieses Rein- und Rauskommen aus Phantom. Ich glaube, also ich hatte auch eine Phase, wo ich das nicht so sehr verfolgt hatte. Das war bei mir so 2002 bis 2004 oder 2005 dann damals gewesen. Das war so die Ära, nachdem die WCW-Liga, die ja sozusagen die große Konkurrenz zur WWF gewesen ist in den 90ern, wo dann die Popularität des Wrestling so enorm explodiert ist, dass es die Monday Night Wars sozusagen gegeben hat, die konkurrierenden TV-Sendungen Monday Night Show bei der WCW und Monday Night Raw bei der WWF gegeneinander gleichzeitig gelaufen. Klingt ähnlich. Und die sind dann kulminiert, dass die WCW dann sozusagen dann irgendwann gekauft wurde von Vince McMahon, dem Chef der WWF. Und dann gab es so in Aussicht, ey, das wird das Geilste, was ich je gesehen habe. Ich habe mich so darauf gefreut, der Kampf WCW gegen WWF. Und das ist dann so auseinandergeflattert und irgendwie nichts sagen geworden, dass meine Motivation so im Keller war, dass ich so 2, 2,5 Jahre kein Wrestling mehr geschaut habe. Aber ich muss sagen, das kriegst du nicht wirklich komplett aus dem Blut. Du bist ja auch ein bisschen wieder rangekommen, Fabian, und Bene speziell, ich weiß, du hattest ja auch in den letzten Jahren zum Beispiel ein bisschen dich der UFC zugewandt und das mal ein bisschen mehr verfolgt, aber da bist du ja auch wieder ein bisschen raus, wie ich das mitbekommen habe. Ja, es ist einfach, also ich war am Anfang, so wie es wahrscheinlich vielen ehemaligen oder auch aktiven Wrestling-Fans noch geht, so davon begeistert, so, oh, da gibt's ja was auch wirklich was eben diesen kompetitiven Charakter hat, ne? Also wo halt wirklich noch Wettkampf hast. So. Aber es ist so, man muss sich auch mit dem MMA-Kram ein bisschen mehr beschäftigen, um das zu würdigen. Insbesondere wenn die dann auf dem Boden rumkrebsen und ihre Haltegriffe machen und sowas. Das mag für viele Leute dann auch extrem langweilig sein. Und mir hat dann letztendlich einfach auch ein bisschen der Entertainment-Faktor gefehlt. Also ich finde, man sieht hier und da, dass die UFC hier, Dana White und seine Jungs, so ganz gern so ein bisschen WWE kopieren wollen. Hier und da, finde ich, so in der Aufmachung. Aber ich weiß nicht, letztlich fehlt mir vielleicht irgendwie ein bisschen dieses überspitzte, übernatürliche. Und ich bin dann tatsächlich auch wieder quasi fulltime zum Wrestling zurück, wobei ich das eingrenzen muss in dem Sinne, dass, also wenn ich mir heute zum Beispiel, ich guck kaum eine Raw-Sendung. Und wenn ich sie tatsächlich mir mal angucke, dann gucke ich sie mir echt im Vorlauf, so im Vorspulen irgendwie, weil ich nur bestimmte Skits sehen möchte oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, die eigentliche In-Ring-Action huckt mich heute nicht mehr so sehr, was aber auch vor allem daran liegt, dass unheimlich viele Moves heutzutage verboten sind. Und einfach, ich bin auch enttäuscht, zum Beispiel, ich war früher ganz, ganz großer Rob Van Dam-Fan, als er noch in der ECW war. Dann kam er in die WWE, ja, und durfte von seinen geilen Moves, die er hatte, nichts mehr zeigen. So. Und das darf ich mal kurz fragen, als gerne. Anfänger, warum nicht? Was damit, wieso nicht? Was hatte jemand anders ein Copyright auf die Moves? Oder waren die zu gefährlich? Nein, das ist einfach wegen Verletzungsgefahr. Ja, aber was sind das für Moves? Was sind das für welche? Naja, damals hattest du halt auch noch deine Unprotected Chair Shots und er hatte halt so einen Move, der Van Daminator war das, wo du halt den Stuhl direkt quasi in die Fresse den gekickt Steel bekommst. Chair. Ein Steel Chair, ja. Oder so Sachen wie so ein Piledriver, weißt du? Damals hast du teilweise einen Piledriver, gerade in der ECW, irgendwie so einen Piledriver vom Top Rope gesehen oder irgend sowas. Ja, und heute geht das ja gar nicht mehr. Wenn heute mal ein CM Punk mal einen Piledriver macht bei Raw, weil er meint, da soll mal wieder Zeit dafür, dann kriegt er telefoniert überall. Hast du den Piledriver gesehen? Den habe ich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, und dann kriegt er gleich die Mega-Strafe dafür und sowas. Ich weiß nicht, also das finde ich auch ein bisschen schade. Ich sehe das ja ein, dass heutzutage mit diesen ganzen Concussion-Diskussionen und so ein Kram, dass man da irgendwas tun muss, aber ich finde es halt sehr eingeschränkt auch heute. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man einmal, also man kann ja heute zum Beispiel eben durch das WWE-Network, den Internetkanal, den man abonnieren kann für $10 im Monat, was ich hier vor einiger Zeit gemacht habe, sehr glücklich damit. Das hast du schön geplagt jetzt. Habe ich jetzt gerade geplagt, aber ich bekomme da keine Tantiemen mit für. Aber zumindest man kann sich die alten Sachen und Matches nochmal angucken, auf die man nicht mehr Zugriff hat. Ich habe also nicht mehr meine Videokassettensammlung, die ich noch sehr gewissenhaft dann geführt habe bis vor etlichen Jahren, nicht mehr zur Verfügung. Bene auch nicht. Du hast ja sogar Tapes getradet und gekauft damals in Internetzeiten. Ich habe bestimmt über die Jahre Tausende von Mark ausgegeben, um sie nachher letztendlich wirklich alle wegzuschmeißen. Das ist sehr, sehr schade, dass man damals, also speziell solche Sachen wie ECW, die ECW, die extreme kleinere Liga, die hier im deutschen Fernsehen nie gelaufen ist, oder? Irgendwo in Europa, wo man sich dann in Zeiten vor dem Internet und YouTube dann an Leute in den USA wenden musste, die einem Tapes dann aufgenommen haben und geschickt haben für natürlich gut bezahltes Geld. Na klar. Dann, und einen Videorekorder, der in TSC dann machen kann. Aber das was ich damit meine, ist eben, du kannst diese alten Matches hier nochmal sehen und dadurch, dass da dieser Konkurrenzkampf in den 90ern entstanden ist, wird ja auch nicht umsonst von dieser sogenannten Attitude-Ära gesprochen. Das ist dann, wo die WWF und die WCW sozusagen sich nicht mehr primär an Kids gerichtet haben, sondern quasi mitgewachsen sind mit den Kids, die aus den 80ern und 90ern dort hängen geblieben sind. Die quasi haben dann unter Entertainment für so ältere Teenager oder Anfang 20, Mitte 20-Jährige gemacht. Und da ist es mehr extremer, was die Moves angeht, was die Gewalt angeht, was den Sex in Anführungsstrichen dann angeht, Live Sex Celebration mitten im Ring mit Edge und Lita und so weiter, die haben dann schon eine Marken gesetzt und da hattest du dann, was weiß ich, deine TLC-Matches zwischen den Hardys, Edge und Christian und den Dudley Boys, wo die dann von der Riesenleiter draußen auf Stühle gefallen sind und es Spears gab von ganz oben von der Leiter und allem drum und dran. Ja. Das wird heute im Sinne, weil sehr viel Fortschritt in der Forschung gemacht wurde, was so Folgeschäden dort hat. Ja. Da wurde viel einfach der Sicherheit her aus dann weggelassen. Die WWE, mittlerweile umbenannt eben von der WWF, hat sich auch bewusst dazu entschieden, sie wollen nicht mehr sich diese Zielgruppe ansprechen, sondern wir reduzieren den Grad an so Gewalt, so hier gerade Steve Austin, da ein zum Beispiel ein sehr großer Moment, Steve Austin gegen Bret Hart bei WrestleMania 13, Steve Austin blutet wie ein Schwein, ja, und das ist so ein Bild, was sich mir in die Seele reingebrannt hat. Ja. Ja, damals mal einfach, Mensch, die haben sich so hart gefightet, dass der Blut überströmt ist und Steve Austin hat nicht aufgegeben, als Bret Hart ihn im Sharpshooter hatte, sondern er ist ohnmächtig geworden. Das ist heutzutage nicht mehr erlaubt, ne? Weil ja, und Blut und sowas, Kinder, nee, ist nicht und ungefähr das gefährlich. Sogar, Hepatitis, AIDS. Das gab es sogar als T-Shirt, das Bloodstone-Shirt. Das ist fantastisch. Genau, wo er mit der krass blutenden Fresse. Ich hatte das. Danke an das deutsche, unvorstellbar heutzutage. An das deutsche Team übrigens, die dann immer diese Szenen in Schwarz-Weiß gezeigt haben, oh, ja, in der deutschen Übertragung, weil zu unserer Sicherheit. Danke, Herr Schäfer. Ja. Wobei das, glaube ich, war das nicht von der WWE aus direkt? Es war so eine immer diese International Fassung gemacht. Wir haben immer internationale Version bekommen, speziell als es dann richtig Überhang genommen hat zur Jahrtausendwende damals, wo richtig dann eben mit Stühlen Leuten 20-fach auf den Kopf gehauen wurden, wo du heute weißt, hey, wenn du das machst, kriegst du bleibende Gehirnschäden dann über. Es gibt ja leider auch genügend Belege dafür, was das mit Leuten anrichten kann, wenn sie irgendwie zu viele Jahre lang mal auf ihren Kopf geflogen sind oder Schläge davor bekommen haben. Die Beispiele dafür gibt es ja auch. Das sieht man, du willst speziell auf eine bestimmte Person ansprechen? Man kann das ja hier offen ansprechen. Ja, klar, das ist ja nicht bei der WWE, wo das so totgeschwiegen wird, aber diese ganze Chris Benoit-Geschichte, der hat ja auch so ein Gehirn, was irgendwie angeblich dem Stand eines 80-jährigen Demenzkranken ungefähr entsprach, weil halt er sehr oft auf seinen Kopf gefallen ist, einfach in seiner Karriere und dann scheinbar nicht mehr ganz umreißen konnte, was er eigentlich so tut. Ja, schlechte Finishing-Move-Wahl, ne? Ja, das ist eben auch so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel du damals, Uke, mitbekommen hast, als Nicht-Fan der Geschichten. Chris Benoit war ein... Ja, doch, das ist natürlich auch zu mir vorgedrungen. Nein, was? Ich weiß, ist es zu dir vorgedrungen oder nicht? Nein, wer, wann? Das war ein sehr bekannter Wrestler in WWF und genau, WCW und WWE. Und speziell eben in solchen Kreisen von Fans, die sich für ein bisschen schlauer, ein bisschen enthusiastischer hielten, weil das war ein Wrestler, der war nicht groß von Statur, der war seine 1,70 oder was auch immer, aber war technisch einer der besten Wrestler, die man je gesehen hat und das war immer, Mensch, sie zeigen immer nur diese großen Muskelberge, die Hulk Hogans, aber der arme Chris Benoit wird immer dann zurückgehalten und wir wollen gerne den Gewinn sehen. Der hat dann auch irgendwann seinen Moment gehabt. WrestleMania 20 ist es, glaube ich, gewesen. Die große Celebration, den Titel gewonnen gegen Triple H und so weiter. Und der ist so, wann war es? So 2006, gegen Ende seines Lebens, dann dorthin immer weiter ein bisschen so abgebaut. Der sah immer ein bisschen kränklicher aus. Im Nachhinein merkt man das natürlich erst. Und irgendwann kam dann die Meldung an, Chris Benoit ist tot. Und ich war erstmal schockiert. What the hell ist das? Was ist denn da passiert? Und so weiter. Und dann ist rausgekommen, dass Chris Benoit Selbstmord begangen hat, aber vorher seine Frau und seinen 5-jährigen Sohn erwürgt hat, umgebracht hat. Und er sehr schwere Gehirnschäden hatte. Ja. Genau, da, im Nachhinein bei der Obduktion hat man gemerkt, eben das, was Fabian angesprochen hat, der Mann war Anfang 40, Mitte 40? Anfang 40, glaube ich, ist er dort gewesen, aber durch die ganze Belastung, die er seinem Körper zugemutet hat, sein Spezialmove war, dass er vom obersten Seil springt oder manchmal sogar vom Käfig oben und dann mit dem Kopf auf den Gegner drauf springt. Also nicht so ein sogenannter Diving Headbutt. Ja, also quasi sich flach hinlegt und dann mit dem Kopf so düng, den ein bisschen anteasert und sowas und hat natürlich auch sehr viele Chairshots, sehr viele Schläge mit. Was? Ich mag Ukes Gesichtsausdruck gerade dazu, den er macht. Zwischen angewidert sein und Unverständnis. Aber das ist verständlich, Ukes Gesichtsausdruck. Ja. Denn ich habe mich auch bei diesem Move immer gefragt, so, Alter, also ne, einstudiert oder nicht, das muss so krass wehtun. Total. In der Erstörung. Stell dir das mal vor. Tut mir leid, aber. Und ich weiß nicht, ob dann, also man kann natürlich nicht zu 100% sagen, ob das Ausschlaggebende und so weiter gewesen ist, aber ich habe sehr viele Interviews und Zeitzeugenberichte dann gehört, wie es zu der Zeit dort gewesen ist, wie er sich innerhalb seines Freundeskreises, seines Bekanntenkreises verhalten hat. Und da wirkt es auf mich nicht falsch, dass oder zumindest irgendwie plausibel, dass diese ganze Geschichte nicht irgendetwas war, was dann von Knall auf Fall entstanden ist, sondern dadurch, dass der so viel Hirnschaden davon getragen hat, was weiß ich, in was für ein Geisteszustand der dann dort gewesen ist. Na? Und dann... Also bei der Hall of Fame, ne? Dieser, wie ist der, Bob... Bob Backlund? Kam mir jetzt auch nicht ganz kohärent vor. Der war aber noch nie wirklich voll kohärent. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen noch sein Gimmick, was er eigentlich lebt nur, ne? Das oder ist also? Auch schon, ja, genau. Das, Bob Backlund war ein großer Champion in den 70ern, glaube ich, 5-6 Jahre hintereinander Champion und hat dort immer den großen Ringer sozusagen gespielt, jemand, der so technisch sehr versiert ist und in den späteren Jahren, wo der Körper eben nicht mehr ganz so mitmacht, war er ein sehr entrückter verrückter Charakter. Ja. Und das haben wir auch bei der Hall of Fame im letzten Jahr gesehen, dass er seine sehr entrückte Rede gehalten hat. Davon wurde er auch, wurde er ausgebuht? Nein, der wurde nicht ausgebuht, aber der musste fast von der Bühne geholt werden, weil er mal weiterreden wollte. Wie Mr. T dieses Jahr. Ja. Alter, großartig. Ja, mit der let me say you, I wanna talk about my mother. One sentence about my mother. Er hat eine Dreiviertelstunde nur über seine Mutter geredet. Echt? Weil es nicht dazu gekommen ist. Nee, aber um auf die Sache nochmal zurückzugehen, das sind natürlich so Erkenntnisse, die im Nachhinein, wo ich das dort gesehen habe, ich weiß auch nicht, ich könnte heutzutage vielleicht das auch nicht mehr in der Form genießen, wenn ich diesen extremen Grad an Sachen sehe, also so unprotected chair shots, ja, dass jemand einfach einen Stuhl an die Fresse bekommt. Mhm. Ich kann mir heute auch das Match nicht angucken zwischen Rock und Mankind damals, oder Mick Foley, wo, was war es, Royal Rumble 99 irgendwie, dort, wo The Rock ihn 20, 25 Mal einfach mit so einem Stahlstuhl gegen die Fresse gehauen hat. Ne? Dass der heute noch laufen kann, ist ein Wunder. Und Bücher schreiben kann. Und vielleicht hat er ja die Cleverness dann sozusagen. Vielleicht dann hat er ihm die Schlauheit eingeprügelt. Da sprichst du aber auch was ganz Gutes, Fabian, du hast ja den Punkt dann angefangen, nicht nur diese enorme Geschichte wie bei Chris Benoit, es ist, wenn man mit Wrestling aufgewachsen ist, man muss auch eigentlich damit ein Leben lernen, dass alle seine Helden wegsterben, sozusagen. Es gibt keine andere Unterhaltungsform, wo die Gründe werden dann nach und nach ersichtlich und auch sowas, aber wo so viele Leute entweder durch Unfälle dann sterben oder eben durch quasi Tribut dem zollen müssen, was sie mit ihrem Körper angestellt haben in den 80ern und 90ern. Ob Raubbau. Steroide sind, Raubbau betrieben haben. Das aktuellste Beispiel, gerade jetzt, wo wir das aufnehmen vor ein paar Wochen, ist der Ultimate Warrior gestorben. Und offiziell kann man das, glaube ich, nicht irgendwie als Grund dann dort nennen, aber der Ultimate Warrior war ja eh immer sehr muskulös. Ja. Dann da. Und eine Ursache, das lernt man dann als Wrestling-Fan, was wir wissen, was man eigentlich nicht wirklich dann hat und so weiter. Wenn du Steroide nimmst, dann ist einer der Nebeneffekte, dass man leicht Herzprobleme bekommen kann, weil das Herz sich dann vergrößert. Ja, es ist ja auch ein Muskel. Es ist auch ein Muskel, genau, der sich dann vergrößert. Und deshalb sind viele Leute, die dann in den 80ern wirklich viel Steroide genommen haben, sind sehr leicht anfällig in ihren 40ern und 50ern dann an Herzanfällen zu sterben. Und mich würde es absolut nicht wundern, dass jemand wie der Ultimate Warrior mit 40 dann umklappt. Du hast deine... Oder Mr. 50, oder? Oder 54 war er. 54 war er, ja. 54 war er. Aber auch deine Mr. Perfects beispielsweise, der auch so mit Anfang, Mitte 40 dann... gut, aber da muss man sagen, da war auch noch was anderes im Spiel. Ein bisschen Kokain war da auch noch dabei. Und Party. Also mich wundert es, dass Ric Flair noch läuft. Vielleicht hat er sich aber konserviert durch all diese Drogen, die er zugenommen hat. Wie kommt speziell hier Fabian und du, Bene, zurecht mit dem, dass quasi eure Helden von damals nach und nach den Zettel abgeben, über den Jordan gehen? Naja, also ich muss sagen, mittlerweile hat man sich natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, daran gewöhnt, das klingt doch, komisch. Doch, eigentlich aber schon, aber leider. Das du ist weißt leider es ja so. Mittlerweile, was das einfach mit den Leuten anrichtet, die das halt in den 80ern und 90ern betrieben haben, die das vielleicht nicht so abschätzen konnten, was sie sich damit antun, und bist heutzutage nicht mehr davon überrascht. Du rechnest ja eigentlich immer damit, dass du jeden Tag davon hören könntest, dass da irgendjemand gestorben ist, der jetzt vielleicht irgendwie zwischen 45 und 60 Jahren alt ist. Das ist leider eher die Regel als die Ausnahme. Da hat Fabian vollkommen recht. Also das klingt zwar ein bisschen fies, aber manchmal, wenn ich mal irgendwie länger mal nicht irgendwie in so eine Newsseite oder so reingeguckt habe, dann höre ich mich selbst zu mir sagen, ach, guck doch mal wieder, wer heute gestorben mal ist. Mal gucken, wer dann. So, also es ist tatsächlich so, dass man sich da mittlerweile dran gewöhnt hat und auch nicht mehr so überrascht ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, da werden noch eine Menge folgen. Und ich habe sogar auch ein bisschen Bedenken bei so manchen, wo man jetzt denkt, dass sie da vielleicht raus sind aus der ganzen Sache, dass da eben über die lange Zeit, wie der Körper missbraucht wurde, doch noch rächen wird. Ich glaube nicht, dass ein Hulk Hogan 80 Jahre alt wird, persönlich. Also so wie der dann wirklich gepumpt hat. Ist er das nicht schon? 60. Nein, aber ich finde, er sieht fast so aus heutzutage. Müssen wir das Sextape mal angucken, um zu sehen. Oh ja. Und gleich wird gegoogelt wahrscheinlich für die Leute, die dann gleich das hören. Ich muss auch leider sagen, dass ich da ein bisschen mittlerweile abgestumpft bin. Am 23. Mai 1999 ist Owen Hart, einer meiner Lieblingswrestler damals, durch einen ziemlich verrückten Unfall ums Leben gekommen im Ring. Der sollte für einen Einmarsch in den Ring abgeseilt werden von der Arenadecke. Dort aus aber der Harnisch hat nicht wirklich dort gehalten oder irgendwie die Haken waren da nicht richtig drin und der ist aus x Metern dann runter auf den Ringpfosten gefallen und im Ring gestorben. Und gut, ja. Ja, das war damals ein junger Kerl, ein sehr ansprechender Wrestler, der eigentlich von jedem nicht nur dort gemocht wurde. Ich war auch eben, wie gesagt, von seinem Bruder Bret Hart großer Fan und die hatten ein fantastisches Match bei WrestleMania 10 gehabt, das Eröffnungsmatch, immer noch eines der besten, die je dort gezeigt wurden. Tolle Cage-Matches, nachher weiß noch mit dem blauen Käfigbeine. Ja, großartig. Und sowas danach. Und diese Nummer, das weiß ich noch damals, ich bin bei der Uni dann da gewesen, das war Sonntagnacht, als es passiert ist, als die Großveranstaltungen dort gelaufen sind und ich habe irgendwo im Videotext dann nachts gelesen, Owen Hart ist gestorben und ich konnte es nicht glauben. Ich hatte keinen Zugang zum Internet daheim. Ich habe versucht, irgendwelche Power Wrestling Hotlines anzurufen, um zu sehen, ob da sich nicht jemand verschrieben hat und so weiter. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die ich war zerstört für 3-4 Tage danach. Ne? Also gab es Momente, wo ich wirklich dann ins Heulen gekommen bin. Ja, also krass. Ja, so stark war es bei mir nicht, aber ich fand es auch extrem heftig. Also ich fand es auch, und das ist natürlich aber auch. So schlimm das ist, ist das ein anderer Tod, ne? Als jetzt der, über den wir über die. Nee, das ist es klar. Das ist nur so eine Sache, die mich mitgenommen hat und mittlerweile durch, wo du diese anderen Tode dann mitbekommst. Auch jemand wie Eddie Guerrero, der ein paar Jahre dann vor Chris Benoit gestorben ist, der es eigentlich in Anführungsstrichen geschafft hat, so viel seinen Dämonen, wie man es so schön ausdrückt, seinen Drogenexzessen und Steroidexzessen zu entkommen und dann trotzdem mit Ende 30 an einem Herzanfall stirbt. Irgendwie ist es einfach, das passiert so häufig, dass ich diese ultraemotionale Reaktion wie damals eigentlich nicht mehr habe. Nee, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also wenn ich heute was lese, dann sage ich auch eher, ja gut, schade, war vielleicht abzusehen. Aber ich muss sagen, jetzt gerade beim Warrior war ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen schockiert. Ich wäre weniger schockiert gewesen, wäre er jetzt dieses Jahr nicht in die Hall of Fame gekommen und hätte man ihn nicht nochmal gesehen, weil ich finde, der Zeitpunkt war halt einfach krass. Es ist eine super gruselige Poetik oder wie man es auch immer nennen kann. Er hat nach so vielen Jahren, wo er und die WWE im Krieg zueinander standen, wo sozusagen die verklagt wurden, der Ultimate Warrior und die WWE standen eben nicht im Guten zueinander, dass sie sich trotzdem dann irgendwann die Hand gegeben haben und wir werden miteinander Business machen, du kommst in die Hall of Fame Warrior und wir werden DVDs produzieren. Es gab diese Hass-DVD vor etlichen Jahren, 2004, The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, wo sich die WWE damals komplett lustig gemacht hat über den und gesagt, der hat nur Idioten-Interviews gegeben und er war der Dümmste auf der Welt und das und das, dass sie darüber hinweggekommen sind. Und wenn du an sowas wie Schicksal und so dann glauben würdest, hat das Gefühl dann gehabt, okay, es gab diese Hall of Fame-Verleihung, er ist in die Ruhmeshalle gekommen, er hat sich persönlich verabschiedet bei den Fans in der Monday Night Raw-Sendung davor. Das ist das Gruselige. Dieses Interview, wo er dann sagt, irgendwann schlägt das Herz eines Menschen zum letzten Mal, irgendwann hat ein Mensch seinen letzten Atemzug getan, aber die Seele des Warriors wird ewig leben und 4 Stunden später kratzt er ab. Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. And if what that man did in his life makes the blood pulse through the body of others and makes them bleed deeper in something than larger than life, then his essence, his spirit, will be immortalized by the storytellers, by the loyalty, by the memory of those who honor him and make the running the man did live forever. You are the legend makers of Ultimate Warrior. Ja. Er wirkt aber auch schon recht angeschlagen, finde ich. Ja, also er wirkt, ja, also aber sehr schnell außer Atem ist und sehr angestrengt. Also es war schon ein bisschen seltsam. Das stimmt, das haben auch viele, viele berichtet irgendwie, die mit ihm gesprochen dann haben und mit ihm kommuniziert haben da beim Hall of Fame Wochenende, dass er wohl, dass er seine Hände wohl ziemlich gezittert hat, dass er ziemlich stark am Schwitzen war. Mhm. Und was ich auch ganz interessant fand, das ist mir beim ersten Hinsehen gar nicht aufgefallen, eben bei Raw, als er sich selber auch diese Maske aufgezogen hat und sowas. Mhm. Er hat tierisch Probleme, diese Maske überhaupt erstmal aus seiner Jacke zu kriegen, sich die aufzuziehen. Dann sah es auch super beschissen aus, weil die nicht so richtig saß. Mhm. Ja? Und dann hat er nochmal nachher Probleme gehabt, die auch abzukriegen. Das war immer da, wo, wenn die Kamera dann weggegangen ist von ihm, zum Beispiel dann auf Michael Cole und so ein Kram da umgeschaltet hat, die dann auch sichtlich überrascht waren. Huch, was macht die Kamera auf einmal auf uns? Also da waren auf jeden Fall Zeichen, schon Anzeichen schon zu vernehmen. Die konnte man schon da sehen. Ich hatte nie wirklich viel am Hut mit dem Ultimate Warrior. Ich kam kurz danach eben zum Wrestling und ich kenne das eben nur von Reportagen und hier mal und da was gesehen. Also war ich nie wirklich der große Ultimate Warrior Fan. Mich hat es jetzt ein bisschen mitgenommen, wo ich die Reportagen, die im Nachhinein dann produziert wurden, dann gesehen habe, wo sich dann auch das, wo die Interviews nach seinem Tod noch gemacht wurden. Ja. So sehr der Ultimate Warrior dann auch Schlagzeilen gemacht hat durch eher so Sachen, dass er wirklich unglückliche Kommentare gemacht hat über, also rassistische Sachen von sich gegeben hat und was war da noch irgendwie... Kennt ihr das mit Heath Ledger, was er da gesagt hat? Ah ja, erzähl das nochmal. Also wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, war das so, dass der Warrior sich über Heath Ledger oder beziehungsweise über den Tod geäußert hat, dass das sei quasi die Quittung dafür, dass er einen Schwulen gespielt hat in Brokeback Mountain. Und das sind so, das sind so krasse Sachen, die natürlich jetzt nicht wirklich Gegenstand finden. Ich finde, das muss jetzt auch nicht unbedingt dann sein in dem Kontext. Mich hat es jetzt mitgenommen, wo ich das nochmal mit seinen Töchtern dort gesehen habe. Ja. Ja, weil die sind irgendwie so an die 10, 12 Jahre alt und mit denen ist er wirklich dann, wenn er öffentlich aufgetreten ist, waren die immer dabei. Selbst vor ein paar Jahren, wo es dieses komische Match in Europa gegen Orlando Jordan gegeben hat, wenn du dich noch erinnerst, da einmal da aufgetreten und es mich jetzt schon mitgenommen, einfach ein bisschen, trotz eigentlich dieser persönlichen Ansichten, die ich nicht wirklich mit dem Warrior geteilt habe. Ja. Das konnte ich dann in der Hinsicht dann nochmal trennen. Okay, ich wollte einmal mit der Runde einmal kurz quatschen, so Lieblingswrestler oder auf welche Leute man dort sein. Wer ist der Wrestler, der dich richtig dann zum Einschalten bewegen würde? Also, auf welchen freust du dich allgemein? Bei mir ist es The Miz, ja. Weil The Miz mich damals das so wunderschön beleidigt hat, als er bei der Gamescom war, über Minuten hinweg. Das hat mich sehr beeindruckt. Dass wir jetzt hier nochmal eingespielt haben. Look at you. You look like a slob. You look like basically what a gamer should not look like, okay? You should dress up. You should look nice. Do something with yourself. Ladies, does he look good to you? Do you look at him and go, oh my God, this is the guy for me? Or do you literally look at this right here and go, OMG, I want this guy because he looks the part. He acts the part. He is the part. When this guy just sits here and does absolutely nothing and literally just says, this is me. Hi. Hello, everyone. Good for you. Good This for is you. Me. Hi. Hello everyone. Toll war's, ne? Ha, Alter, hat der mich fertig gemacht. Da wusste ich gar nicht, was los war. So, und den habe ich bei dem ersten WrestleMania, was ich damals geguckt habe, ich glaube, da hatte der einen Kampf gegen John Cena. Das war WrestleMania 27, glaube ich, mit diesem fantastischen Intro-Video, wo er von den Monitoren sitzt und die großen Buchstaben und alles. Der Höhepunkt in The Miz-Karriere. Ja, 5 Minuten Fame. Ja. Fand ich super. Ich fand den immer, also mich fasziniert ja immer, was das für fantastische Performer sind und Darsteller, ne? Also so alle von denen, John Cena, als wir den in der Pressekonferenz erlebt haben, was ist das für ein sympathischer Typ, was hat der drauf? Da kommen irgendwelche chinesischen Fans an und plötzlich spricht er Chinesisch mit denen und der hat eine Präsenz und haben die ja alle. Big Show fand ich auch fantastisch. Was für ein toller, sympathischer Typ und wie riesengroß der ist. So, und ich bin da Den mochte ich auch sehr gerne. Den haben wir damals in Kiel gesehen. Stimmt, ja. Aber du hattest nicht die Gelegenheit, mit dem mal so zu quatschen. Ich weiß, ich war bei dem Interview... Ich habe ihm die Hand geschüttelt, hallo. Du hast ihm die Hand geschüttelt, ja. Du auch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Doch, bei der Pressekonferenz. Da stand er da am Anfang. Okay, bei der Pressekonferenz in Kiel. Ich muss gerade zurückdenken, nicht in Kiel, in New York. Da sagt okay, er, come on in, sagt er. Okay, dann, wenn du das in New York meinst, da waren aber auch die Bella Twins dort gewesen und Mark Henry. Genau. Also wir haben sie berührt. Wir sind übrigens... Ich habe fast die Bella Twins berührt. Ja, mit der Mickey? Hand. Beide. Ja gut, beide. Naja. Ja, so wie es sich. Muss man sich denn entscheiden? Übrigens, das ist unser vielleicht größtes Achievement, Uke. Das steht auch bei IMDb drin. Wir beide sind in der Pilotfolge von Total Divas. Wieso steht denn das eigentlich drin, Gregor? Weil ich uns eingetragen habe. Ach so, deshalb. Ja, dann einiges. Wir sind, Total Divas ist die Reality-Show, die gerade aktuell beim E-Network in den USA läuft. Bella Twins, zwei bekannte Wrestlerinnen, die auch mit Wrestlern zusammen sind, die dort auch Reality-Soap-mäßig dort begleitet werden durchs Leben. Die allererste Folge, der Pilot, wurde gedreht, als Uke und ich im letzten Jahr in New York bei WrestleMania 29 gewesen sind und dort die Pressetour mitgemacht haben. Und wir sind dort beim roten Teppich zu sehen, in so einem Kameraschwenk für eine Sekunde. Hast du euch wirklich bei IMDb eingetragen? Ja, super. Das ist so, wenn du beim Tatort verlassen, bei allem sowas. Ja, ja. Das ist so wie in Statistenrolle beim Tatort und dann schreibst du das auch irgendwo rein. Es ist mein größtes Achievement. Also man muss dazu sagen, meine Freundin hat mich immer ausgelacht, so, ne, weißt ja, da waren wir damals noch vorher, als wir dann in Kiel waren. Genau. Als wir wiederkamen, hatten sie all die Sloppy Joes aufgegessen und so. So einfach nur, um uns irgendwie an den Kram zu ärgern. So, und jetzt, die steht aber total auf hier Keeping Up with the Kardashians und The Real Housewives of Terra Knorr und den ganzen Kram, steht sie total drauf. Terra Knorr? Ja, was soll denn das? Ich kenne das alles gar nicht. Terra Knorr ist Deep Space Nine auf Kardashianisch. Natürlich. Achso, Keeping Up with the Kardashians. Habe ich doch gesagt. Was war das Letzte, was du gesagt hast? Das ist ein Star Trek-Witz. Wie ihr die Witze nicht versteht und die, weißt du, das bezog sich auf den Star Trek-Pod. Oh Gott, oh Gregor, also von dir nicht mehr. Tut mir leid. Ist ja auch egal. Ich bin nicht mehr so schnell. Jedenfalls, sie steht also auf diese ganzen komischen Reality-Shows und als dann eine kam über Wrestling, fand sie die total toll. So, und fand auch die Bella Twins total toll. Und plötzlich war sie Wrestling-Fan. Und egal, was ich jetzt schon oder Gregor vorher im Fernsehen gemacht hatten, so, das ist ihr alles scheißegal. Eine halbe Sekunde auf diesem fucking roten Teppich da auftauchten in der ersten Folge von den Total Divas. Da war, also, da hat sie zum ersten Mal akzeptiert. Also, das fand sie dann total toll. Und da hat sie noch Spaß die Nacht, ne? Da ging's rund. Da war so, du bist ja doch ein Star. Ach nein, toll. Ich kann mich nur an dieses fantastische Facebook-Posting dann von deiner Freundin erinnern. Dumm und dümmer. Ja, dumm und dümmer. Ich hab Total Divas geguckt und plötzlich sind da dumm und dümmer auf dem roten Teppich. Was heißt damit dumm und dümmer? Und was? Dumbo, ihr zwei Dumbos. Ja, und seitdem guckt sie aber auch Wrestling und guckt dann solche komischen, auch alte Sachen. Wie John Cena irgendwie, was war das gesamte Line-Up verprügelt oder irgendwie sowas. Ist wie aber jede Woche. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht sagen, alte Sachen und John Cena in einem Satz. Entschuldige mal. Ja, also mal. So. Das beleidigt mich. Naja, sie ist etwas, was nicht ganz aktuell ist. Also, ne, wir frischen Leute, für uns ist das schon alt, wenn das fast 5-6 Jahre zurück ist. Ich habe keine Ahnung. So, das ist für jemanden, der nur so komische Dokusoaps gewohnt ist, ist natürlich Wrestling auch nur so ein kleiner Schritt. Ne? Es ist und die wo Grenze. Dann diese Grenzen der Realität nochmal verschoben und verschwommen werden, dadurch, dass in dieser komischen Irrealität noch eine zweite Irrealität geschaffen ist. Ich meine, das ist Wahnsinn eigentlich, ja. Hat John Cena, weiß der überhaupt noch was Reales in seinem Leben? Weiß der das eigentlich noch? Ich glaub's nicht. Na, die Brüste weißt seiner Freundin auf keinen Fall. Nee. So, ich glaube, da würde ich jemanden durchdrehen. Stell dir vor, dann würdest du auch noch anfangen, LSD zu nehmen. Dann wüsstest du auch gar nicht mehr, was los ist. Dafür musst du auch nicht John Cena sein, ich glaube. Das stimmt, LSD aber vielleicht auch ja, so. Nee, das aber kann vielleicht sein. Denkst du, naja, du wärst John Cena, nee, aber dann hast du es, glaube ich, noch unter Kontrolle. Aber ich glaube, wenn du dann erst denkst, scheiße, bin ich jetzt in der normalen Wrestling-Realität oder eine Stufe weiter weg in der Total Divas-Realität oder doch in der realen Realität. Warte mal, Moment. Wenn du irgendwann wachst auf und merkst, dass dein ganzes Leben von Vince Russo gebuxt wurde. Ne? Ja. Vince Russo, ein Storyschreiber, der sehr entrückt manchmal Story Entrückt. Schreibt und naja, der sehr auf Meta steht, ja, der mit dem mit der Idee spielt, dass die Leute wissen, dass es nicht echt ist, aber jetzt wissen wir Wrestler, dass ihr wisst, dass es nicht echt ist und das, was wir tun, ist jetzt echt. Aber eigentlich ist es nicht, weil wir so tun, dass es nicht echt ist. Hast du dich eigentlich damals da beworben, als ich dir diese Jobangebote geschickt habe? Du hast mir Jobangebote von der WWE geschickt, die mindestens irgendwie 4 Jahre College dann verlangen und Abschluss von Yale und alles drum und dran. College des Lebens, Gregor. Also ein Abschluss in Yale und bei der WWE so ein Showrunner. Das ist echt interessant, die Stellenausschreibung teilweise von denen. Die sind schon interessant. Man muss sagen, ja, Uke ist Showrunner, ich war auch Showrunner. dann lange Zeit, aber ich weiß nicht, ob das dann gilt, dass wir da bei der WWE uns dann irgendwie bewerben. Und das wäre vielleicht dann so der kleine gehegte Traum, der dann noch irgendwo im Hinterkopf dann mitschwimmt, wenn Carsten Schäfer irgendwann mal das Zepter übergibt, ja, dass ich dann nichts mehr mache, außer dann WWE Superstars zu kommentieren. Sie knutschen, es ist Shawn Michaels. Hat auch immer so ein bisschen was leicht Homoerotisches, ne? Muss man ja, das auch mal dazu Moment, sagen. Leicht. Ja, also stell dir mal vor, also ist genau wie mit diesem komischen, was unser Cutter Basti Bruns immer macht, dieses Rugby? Australian Rugby, wo das du. Das sage ich immer, ihm. Ja, aber das ist weiß ja ein er, bisschen. Das weiß ja, er, wo die immer so super kurze Hosen anhaben und dann immer alle auf einem Haufen rumliegen. So ist das auch so, wenn du da jetzt so ein bisschen langsamer das Ganze abspielen würdest und irgendwie ein bisschen romantischere Musik. Soll ich einen Rotwein aufmachen vielleicht? Ich will. Jetzt küsst euch, ne? Das ist die Szene, die du gerade dort siehst. Ich will ja nicht sagen, das allererste Mal, so die ersten paar Wochen, wo ich das Internet für mich entdeckt habe, 97, was auch immer es gewesen ist, das Internet war ein sehr anderer Platz damals. Worauf willst du jetzt hinaus? Hast du die ganzen Wrestler nackt gegoogelt? Nein, ich bin aber aus Versehen irgendwann über Gay-Wrestling gestolpert, wo gewrestelt wird ohne Hose. Ach, wir machen jetzt mal ganz kurz eine Sekunde, 10 Sekunden des Schweigens für Gregor. Moment. Aber entschuldige mal, Gay-Wrestling ist doch fake, oder nicht? Ich bin sehr verstört. Es war eine Prothese, auf jeden Fall. Oder hier in Deutschland auch bekannt als die dreibeinigen Herrscher. Dann, hast jetzt aber wieder Leute mit erzürnt. Mit erzürnt dann dort damit. Um einmal auf die Lieblinge dort zu kommen, natürlich, das war The Miss, John Cena auch, ne, bei dir, Uke? The Mrs. Und Bene, könntest du Lieblingswrestler von dir nennen? Hast du welche, wo du dann wirklich richtig Fan von gewesen bist? Ich muss da nochmal reingrätschen. Als wir ihn dann persönlich kennengelernt haben, fand ich ja Mankind unfassbar cool. Er war fantastisch. Also was für ein toller Typ. Und also mein Favorit auch da, Paul Heyman. musst du es nochmal ansprechen. Also was für ein fantastischer Darsteller. Ist jetzt kein Wrestler, ist ja nur der Manager. Wie der Gregor verarscht hat. Es war so toll. Gregor, der versucht hat, ihn dilettantisch zu interviewen, immer so Ja- und Nein-Fragen gestellt hat und er ihm dann erklärt hat, dass das totaler Quatsch ist. Und dann immer nur Ja, Yes geantwortet hat. Sag es. Gregor hat alle Leute gefragt, was denn wohl sein Wrestling-Name sein könnte. So, und einige waren relativ nett zu ihm und meinen nur The Greek oder was der Slaphead. Paul Heyman sagte einfach nur The Man with No Hope. Das war toll. Go ahead, ask me a question. Okay. I'll tell you no lies. Okay. Paul, you are... Hi. Paul, you are one of the greats in professional wrestling. You have one of the greatest minds. You're one of the greatest promoters. One of? You're the greatest promoter. Yes. Is this also for your lawyer? Yes. Yes. You're the greatest promoter. You're the greatest manager. Yes. Yeah. And I've been asking this question. And the greatest videographer. Especially. Yes. I like your style here. Thank it's, you, sir. It's very in the middle. Yes. Thank you very much, sir. Immediate. Yes. I wanted to ask you, I thought a lot about this, and I think for me as a wrestling fan, the most important thing about in a wrestling match is telling a story. Yes. Is storytelling. Would you agree? Yes. Good question. Yes. Yes, that's the answer. I can go on for 100 more years, but the answer is always going to go back to yes. You ask me a yes or no. See, you need to build up your self-esteem here, because you asked a great question of a great man. I gave you a great answer. And then you said, well, that's not enough, because my question must not be worthy of a great man like Paul Heyman. I thought your question was brilliant, and I thought I answered it equally as brilliant. Ich habe sehr gelacht. Es ist wie eine Adelung gewesen, wenn man von Paul Heyman zur Schnecke dann gemacht hat. Da kann ich übrigens auch nur empfehlen, er hat ein zweiteiliges Interview zusammen mit Steve Austin bei seinem Podcast gemacht. Und wenn die beiden mal ins Schnacken kommen über die ganzen Sachen, kann man sich sehr gerne dann dort mitnehmen. Auch den Landvogt, den magst du doch auch gerne. Ja, der ist fantastisch. Ich gehe mal kurz auf Klo. Der Cesaro. Mach das. Was ist eigentlich mit diesen Kroketten? Die gibt es gleich, keine Angst. Wir haben das ja gleich dann und dann gibt es lecker Kroketten für alle. Bene, Lieblingswrestler. Ja. Also ich glaube, ich habe nie so einen wirklichen Lieblingswrestler gehabt, aber Leute, die ich immer geil fand, ich fand Mr. Perfect extrem cool. Ich fand den Macho Man geil. ich fand Hogan während seiner NWO-Zeit ziemlich geil. Also als Hollywood-Hogan fand ich ihn ganz geil. Ziemlich das war auch, aber auch so eine Geschichte, wo Hulk Hogan dann als großer Held, den du eigentlich 10 plus, 15 plus Jahre nur als den Strahlmann dann gesehen hast, sich dann dem Bösen sozusagen zugewandt hat. Hogan auf einmal cool. So unglaublich, wie cool das war, mit dem Bart in Schuhcreme angemalt. Großartig. Shawn Michaels fand ich immer extrem geil. Bret Hart war ich natürlich auch irgendwie Fan von. Ich meine, das sind alles die Leute, die irgendwie in den frühen und Mid-90ern quasi das Business dominiert haben. Und später natürlich auch ganz klar Austin und Rock. Keine Frage. RVD war ich immer ein großer Fan von. Du hast ja sehr viel oder relativ viel von der ECW dann eben auch verfolgt. Da hast du eben auch so jemanden wie RVD in seiner Rob Van Dam, in seiner Prime sozusagen. Absolut. Also das war schon wirklich fantastisch, was der für Matches gegen Jerry Lynn hatte zum Beispiel. Mhm. Mr. JL mit der Maske. Ach nee, das war bei der WCW. Ja. Die waren unfassbar. Also die irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und jedes Mal wirklich, obwohl die auch bestimmt 250 Mal gegeneinander gekämpft haben, immer was Neues. Das ist schon cool. Das war natürlich was sagen. Da konntest du auch wirklich die Faszination der Matches, da konntest du dich da ja noch reinversetzen. Ich weiß, wo dann die ECW wurde ja noch mal kurzzeitig, die ist ja eingegangen, so 2001 eingegangen als eigene Liga und dann von der WWE aufgekauft worden. Es gab diese Special Events, diese Pay-Per-Views, Großveranstaltungen, wo die ECW One Night Stands und den haben wir uns ja, den zweiten zumindest auch gemeinsam angeguckt, wo es dieses unglaubliche Match, naja, das Match aber war ein bisschen weniger so super krass, aber das Drumherum, Rob Van Dam gegen John Cena, wo ich bin ein super Fan, wenn dann das Publikum so richtig laut mitgrölt und wirklich, also wenn das Publikum nicht mit dabei ist, dann ist da bin ich emotional nicht so investiert. Absolut, das hat mich auch richtig gepackt, speziell diese ECW-Stimmung, die ich gar nicht kannte, weil ich die Sendung nie geguckt habe früher. Ja, das war eben auch so ein bisschen das Schöne bei der ECW, da das nicht so Mainstream war und die hatten ja sogar ein T-Shirt, da stand hinten drauf, politically incorrect and damn proud of it. Das fand ich sehr cool. Sie haben halt einen Dreck draufgegeben, was die Leute von außen sagen und sind eben auch oft ganz gern mal übers Ziel hinausgeschossen und das war immer sehr, sehr nett. Gut, letztlich ist dann auch deren TV-Deal daran gescheitert. Aber dass Paul Heyman, der verantwortlich war für die Liga damals, ist irgendwie nicht so 100% genau mit den Gehaltszahlungen genommen hat. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber was ich eben da immer ganz schön fand, die waren halt so ein bisschen offener, ein bisschen ehrlicher und ein bisschen heftiger drauf als in der WWE. In der WWE wird mir einfach zu viel verklärt. So. Das waren die Wrestler der ECW, Extreme Championship Wrestling. Ja. Also der Paul Heyman, den du eben als Manager heute kennst und als Interviewer, der war sowas wie Vince McMahon, der Chef der WWE ist, war der Chef der ECW, Extreme Championship Wrestling. Ah. Und der hat quasi in den 90ern, als wir hier noch Clowns gegen große, fette Leute und Models haben kämpfen sehen in der WWF damals, hatte das gezeigt mit extremen Chairshots, Mülltonnen, Nagelbretter, explodierende Phosphorröhren. Aber auch nicht nur das, sondern das Gute bei der ECW war auch, die hatten zum Beispiel auch so eine Cruiserweight Division, also bevor so Leute wie Eddie Guerrero und Chris Benoit und Rey Mysterio in der WCW waren die nämlich erst in der ECW. So, ne? Das muss man nicht auch sagen. Also da gab es auch wirklich so dieses pure Wrestling noch, dieses pure Pro-Wrestling. Heutzutage darf man nicht mal mehr Pro-Wrestling sagen, weil es ja alles Entertainment Sports ist. Entertainment. Ja. Oder ich freue mich sehr, dass der Begriff Action Soap Opera nicht sich wirklich gehalten hat. Das war mal das war das Diktat, das habe ich von den offiziellen Pressemitteilungen der WWE mitbekommen. Ab sofort nennen Sie unser Produkt bitte nur noch Action Soap Opera. Ja, und wie ich ja auch neulich zu dir schon mal meinte, es heißt ja dann auch nicht mehr irgendwie Wrestling an sich, sondern In-Ring-Action. Ja? Also echt? Bitte nicht Wrestling. Ja, du trägst auch keinen Belt mehr als Champion, sondern die Championship hast. Genau. Ne? Bitte kein Belt mehr. Ne? Echt? Ja. Terminologie ist super wichtig, sonst könntest du Leute noch verwirren, wenn du x-fach dann die gleichen Begriffe verwendest. Naja, gut, es ist halt so. Ich meine, jeder weiß das. Vince McMahon mag kein Pro-Wrestling. Ja? Es ist echt so. Hm. Du hast relativ viele Leute von damals jetzt genannt, zu den Leuten, die du gerne verfolgt hast. Ist irgendjemand von heute, wenn du sagen würdest, interessiert dich von irgendjemandem der Werdegang der Wrestler, die heute da sind, oder ist es eher das Produkt an sich, weil es ist so eine Sache, die ich dann mehr mitbekomme. Vorher konntest du sagen, hey, ich bin Fan von Steve Austin und ich gucke mir das an, oder ich bin Fan der NWO, der Liga, der Organisation damals mit Hulk Hogan und Kevin Nash und so weiter und gucke mir das an. Heute ist es mehr, ich gucke Wrestling, WWE und so weiter und die Firma an sich und das Produkt an sich steht im Mittelpunkt und nicht so die einzelnen Gesichter. Oder gibt es da noch jemanden für dich, der heraussticht? Nee, es ist genau das, was du sagst. Also für mich ist es auch eher das große Ganze, weil ich mich einfach, ich tue mich schwer damit, irgendwie neue Leute zu akzeptieren einfach. Also so generell oder nur beim Wrestling? Beim Wrestling. Nee, weil da ist einfach, ich weiß nicht, mit denen kann ich nicht so richtig connecten. So, ich beobachte das zwar alles, und aber es gibt keine bestimmte Person heutzutage, wo ich sagen würde, juhu. Ich finde aber schon, die schaffen es ab und an nochmal. Also ich habe jetzt auch eher, ich wäre jetzt auch eher Bret Hart-Fan so aus der Kindheit und später so Leute wie Kevin Nash und Scott Hall, die halt vorher Razor Ramon und Diesel waren, weil das auch schon ein bisschen das aufgebrochen hat, dieses ganze Ding mit den künstlichen Charakteren. Aber ich finde, manchmal schaffen sie das heute schon auch noch. Also auch wenn man jetzt quasi erwachsen ist und das mit einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Warte waren, und so Leute wie jetzt Daniel Bryan oder Bray Wyatt, das können die schon cool inszenieren, dass man diese Leute auch gut findet und sich gerne anschaut. Also ich finde, das funktioniert für mich schon noch hier und da. Also es gibt natürlich auch eine Masse an Leuten, die jetzt irgendwie einfach, die einem relativ egal sind, aber ich finde, es gibt auch Leute, über die man sich echt freut, wenn man die sieht. Mhm. Ja, also ich muss sagen, Daniel Bryan fand ich auch cool, als er in die WWE gekommen ist. Aber auch da habe ich halt wieder das Problem, was ich vorhin schon sagte, dass er eben auch nicht mehr das so zeigen darf, wo früher bekannt war. Er zum Beispiel hat bei Ring of Honor gekämpft als American Dragon. Das war unglaublich, was der da für Moves abgezogen hat. Das waren so diese, genau, American Dragon, so diese regelmäßigen 1-Stunden-Matches. Ja, ne? Ja. Die waren wirklich ganz, ganz fantastisch. Und was mich so ein bisschen nervt heutzutage bei ihm, ist halt, er porträtiert jetzt halt irgendwie diesen, oder hat diesen grimmigen, kleinen, bärtigen Zwerg sozusagen porträtiert. Ein Gnome. Und das mochte ich nicht irgendwie. Das fand ich total uncool. Und die Haare schneiden kann er sich jetzt echt mal langsam. Sein bester Look war tatsächlich, und du kannst dich erinnern, bei WrestleMania 28, wie fucking aufgeregt ich gewesen bin. Oh ja, da ist Gregor aber, Mann, oh, der ist ja aber durch die Gegend gesprungen, mein lieber Scholli. Wir haben uns bei dir dann WrestleMania angeguckt, und da gab es dieses infamous Match, würde man wahrscheinlich dann sagen, wo Daniel Bryan in 18 Sekunden seinen Titel verloren hat gegen Sheamus. Ja. Wo ich habe mich drauf gefreut, ey, ein geiles Match, Daniel Bryan endlich bei der WrestleMania angekommen, Opener, die werden jetzt richtig mal dann wirklich die Bude abreißen, und nach 18 Sekunden Bro-Kick, Finisher, vorbei. Ja. Na, du hast deinen WrestleMania-Moment geschaffen, da werden sich die Leute noch heute dran erinnern, aber das war ja zum Glück der Startschuss, dass es dann so diese Fernbewegung gegeben hat, die sich heute, wie nennen sie es heute, Yes-Movement oder wie auch immer, ja, ein sehr beliebter, vielleicht so beliebteste Schrei oder Ruf sozusagen der Leute aktuell, dass sich das dann wieder ins Gute umgekehrt hat, aber ich war fucking sauer, als es passiert ist. Ich war sehr sauer. Ich fand das sehr lustig. Du findest alles immer lustig, worüber ich mich dann aufregen kann. Ich bin da immer so ein bisschen mehr Meta so. Ich finde ja, wie ich sag, dieses ganze Drumherum finde ich total faszinierend, und wie habe ich vorhin schon gesagt, wie sehr das eigentlich funktioniert, obwohl es so einfach ist. Da ist ein Guter, da ist ein Böser, und es funktioniert. Du bist sauer, wenn der Böse gewinnt, du bist sauer, wenn der Böse dem Guten ein paar reinhaut. Und ich erinnere mich auch nochmal an dieses Raw-Match, was wir da gesehen haben letztes Jahr nach der WrestleMania. Da gab es nur ein so ein ganz beschissenes Match. Oh, ja. Irgendwas ist ausgefallen, weil irgendwie The Rock hat sich irgendwie eine Bandscheibe irgendwie gezerrt, genau, oder weiß der Geier was. Und die haben da so ein ganz dummes Match gezeigt aus so einem ganz dummen Grund. Und da hast du, war das Sheamus gegen... Es war Sheamus gegen Randy Orton. Genau, genau. Mhm. Und das war irgendwie, du hast so gemerkt, die Leute haben sofort geschnallt, es gibt eigentlich keinen Grund für dieses Match. Also diese Motivation, warum die beiden jetzt gegeneinander kämpfen sollten, war überhaupt nicht da. War nicht der eine der Gute, der Böse, sondern es war irgendwie, ihr kämpft jetzt gegeneinander, damit ihr das nächste Mal nochmal gegeneinander kämpfen könnt. Und wer dann gewinnt, der hat das Recht, nochmal gegen irgendjemand anders zu kämpfen, damit der dann irgendwie gegen jemanden kämpft. Also keiner wusste, was da eigentlich los war. Und die Leute haben das sofort geschnallt und diese ganze Spannung war total raus und die waren völlig gelangweilt und haben dann einfach nur noch angefangen, irgendwelche anderen Sachen zu brüllen. Es war fantastisch, ja, da ist der Eiscreme-Verkäufer gekommen. Es wurden, genau, es wurden erstmal alle anderen durch, alle anderen komischen Namen wurden gerufen, die man rufen konnte. Die ganzen Ringsprecher, so die Announcer, Michael Cole haben angefangen zu schreien und die Leute ausgebuht im Ring und dann war es wirklich Ice Cream Guy. Wobei, man muss das ja wirklich differenzieren, ne? Also das Publikum nach WrestleMania bei Raw, das ist immer ein anderes, es als du sonst das Jahr über hast. Das hat mir Gregor dann auch erzählt. Ich lasse mir das auch immer alles von Gregor erzählen, aber das ist das, was ich so faszinierend finde, weil natürlich, die springen da sofort auf diese ganzen kleinen Feinheiten drauf an. Ja, weil das sind die absoluten Hardcore-Fans, die bei der Raw-Folge dann sind immer, ne? Genau. Das stimmt, das sind Raw ist ja die wöchentliche Sendung der WWE, die montags dann mittlerweile dreistündig sogar jede Woche dann ausgestrahlt wird. Plus, das ist mir auch zu lang. Es ist auch viel zu lang. Das ist fürchterlich. Also zwei Stunden sind schon extrem gewesen, aber 3 Stunden geht nicht. Ich habe sehr viel Spaß damit, das irgendwie hier mit euch zu gucken so und irgendwie da zu sitzen und du erklärst mir dann die Hälfte und die historischen Verknüpfungen und so, aber ich könnte mir nicht jede Woche 3 Stunden Raw angucken und jede Woche 3 Stunden Smackdown und was gibt's noch alles? Ich glaube, da würde ich durchdrehen. Also das kannst du auch nicht wirklich vernünftig verfolgen. Zum Glück wird viel dann so durch Recaps zusammengefasst mittlerweile. Ja. Oder ich mache dann auch, wenn ich nicht gerade was weiß ich, mittlerweile kann man sich ja nachts dann live die Sendungen dann anschauen, die dann von 2 bis 5 Uhr morgens montags dann dort laufen, so als Einschlafhilfe oder sowas nebenbei laufen lassen. Aber ich spule sonst auch vor bei Sachen, die mich nicht interessieren. Na, und ich muss mir jetzt nicht das x-te Match von Chris Masters gegen Kalito oder sowas anschauen, auch wenn die dann nicht mehr dort dabei sind. Das ist viel zu lang, um auf dieses Publikum dort anzugehen. Monday Night Raw ist eben die Sendung, die dann danach ausgestrahlt wird. Großveranstaltungen, die Pay-Per-Views laufen immer sonntags, dann traditionell. Und bei WrestleMania, über alle Kreise hin bekannt ist, es ist ja das, was die Leute, selbst wenn man nicht mit Wrestling dann verbandelt ist, jeder hat schon mal von WrestleMania gehört, da kommen eben aus der ganzen Welt Leute an, die wirklich dann mal mit dabei sein wollen, zahlen aber Tausende von Dollar für Plätze und so weiter und so fort und machen eben die komplette Tour, nicht nur WrestleMania, sondern das ist, was wir im letzten Jahr, wo wir eben Uke und ich dann in New York bei WrestleMania 29 gewesen sind, die Tour mit Fan Access heißt das, es sind solche Fantage, die es vorher dann gibt, wo man mit den Wrestlern sozusagen, dann, wo man interagieren kann, Schlange stehen kann für Autogramme, für Fotos, kann ich endlich das mal... Das Interagieren des Nerds, Schlange stehen. Es ist schon, ja, es ist wirklich dann Schlange stehen oder die Matches von Nachwuchs. Durch die man gehen muss, damit man beweist, dass man ein wahrer Fan ist. Wie und vom Mass Effect 3, 3 Stunden lang auf der Gamescom. Und ich bin 1,5 Stunden damals für Twilight Princess für Zelda angestanden. Das war noch zu Games Convention Zeit. Oh Gott. Das war das Maximum, was ich je gemacht habe. Das habe ich nie gemacht. Die 9 Stunden würde ich nicht ertragen. Also ich habe eh viel Respekt in der Hinsicht von dir, Bene, weil du musst hier Standdienst machen dann bei DTP. Alter, bei der Gamescom. Gamescom ist die da Hölle. Da braucht man Standfestigkeit. Alter, ja. Das stimmt. Ah, da erinnere ich mich noch, Mensch, da kam doch der Uke. Blind Guardian war noch da, oder nicht? Stimmt, bei euch? Ja. Ja, das war toll. Das ist es gewesen. Blind Guardian hatten wir die bei Play in der Sendung? Nee, das war sowohl bei Game One, wo wir so getan haben, das als auch sie die Entwickler von The Last Guardian wären. Das war toll. Und dann nochmal bei Play. Noch sehr gut gewesen. Zumindest das Publikum, was wir, wo könnte ich bei Monday Night Raw danach gewesen sind, das sind die Hardcore-Fans der Hardcore-Fans dort, die dann eben von der ganzen Welt zugereist sind. Es hatte mehr was von so einer englischen Fußball, von dem Fußballpublikum. Ja. Und das ist vielleicht fast schon die Sendung, das Raw nach WrestleMania. Auf das freue ich mich fast schon mehr als WrestleMania selbst. Absolut, ja. Weil dort hast du immer, du weißt, die WWE wird dann eine gute Show liefern, weil dann ist alles, was bei WrestleMania das ganze Jahr aufgebaut wurde, WrestleMania hast du dann das große Ende der Fäden dann dort gesehen. Ja. Das heißt, neue Geschichten fangen an, neue Leute werden eingeführt, neue Fanlieblinge geschaffen, irgendjemand wird vom Bösen zum Guten und so weiter. Ja. Und dieses fantastische Publikum, was einfach alles dann übermannt. Ja, das ist das Schöne, genau. Man weiß immer, dass bei dieser Raw-Ausgabe wird irgendwas passieren. Und auch dieses Mal war es ja wieder so. Und ein sehr tolles Raw gewesen dieses und Jahr. Und was ich da zum Beispiel auch, was hätte ich ja vorher auch nie gedacht, da fand ich hier, da kam noch hier von NXT, Paige, ne, glaube ich, der Damen-Champion von NXT, und hat da AJ den Gürtel abgenommen. Nach das, fast einem Jahr oder so. Ja. Ne? Und das fand ich, das haben sie irgendwie extrem cool aufgebaut. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen, weil es natürlich auch schon wieder ein paar Wochen her ist. Und aber ich erinnere mich, dass ich da gedacht habe, so wow, ey, jetzt guckst du dir sogar so einen Damen-Angle an, ja, so eine Damengeschichte, wo ich eigentlich sofort vorspule. Und finde auch dieses Raw hat immer ganz, ganz, ist immer ganz großartig. Ist immer ganz, ganz großer Fall. Also wir haben es ein bisschen aus dem Auge verloren, Fabian. Ich wollte dich noch fragen, hast du dann noch Lieblinge aus der damaligen Zeit, an denen du dich dann festgehakt hast, oder war es auch mehr so allgemein ein bisschen Wrestling gucken? Hulk Hogan, Excuse me. Excuse me. What in the world are you thinking? Mean Gene, the first thing you need to do is to tell these people to shut up if you want to hear what I gotta say. I have been with you for so many years. For you to join up with the likes of these two men absolutely makes me sick to my stomach. Well, the first thing you gotta realize, brother, is this right here is the future of wrestling. You can call this the new world order of wrestling, brother. These two men right here came from a great big organization up north, and everybody was wondering who the third man was. Well, who knows more about that organization than me, brother? Ach, so ein bisschen, wie ich vorhin schon mal sagte, so Kevin Nash und Scott Hall fand ich immer cool, auch wenn die jetzt natürlich in auch der, schon alt der, sind. In der Nash und Hall-Variante oder noch als Razor und Diesel? Auch vorher schon. Vorher fand ich die gut, danach auch, weil das halt so cool war, wie die dann an die WCW kamen und das dann auch so unklar inszeniert war, ob das jetzt so eine feindliche Übernahme das ist, obwohl so man das natürlich Geschichte wusste. Das war aber so eine tolle Geschichte damals. Super. Das haben sie echt gut gemacht. Aber wo du es jetzt gerade angesprochen hast, was mich mal interessieren würde mit diesem Raw-Angle zwischen Paige und AJ Lee, wie findet ihr denn eigentlich das mit dieser ganzen Divas-Division und so? Ich stehe da immer dem sehr zwiespältig gegenüber, weil es ein bisschen wie bei Frauenfußball ist, was nicht respektierlich gemeint ist, aber die Matches sind jetzt schon nicht so gut. Ist das wirklich sinnvoll oder braucht es das oder ich weiß nicht? Es hat sich ziemlich gewandelt zumindest. Es gab eine Ära, wo du ein paar weibliche Wrestlerinnen hattest, die eben nicht nur das Model-Aussehen hatten, womit natürlich primär dann gegangen wird bei der WWE. Es gibt viele gute Frauen-Wrestlerinnen, die aber vielleicht nicht unbedingt dem Supermodel-Ideal entsprechen, das die WWE zur Promotion dann verwenden will, und das sind nicht eben die in der WWE landen. Und manchmal hast du das Glück, dass jemand wie Trish Stratus, mit der wir auch damals gesprochen haben, Uke, oder Lita, aktuell eben auch in die Hall of Fame gekommen, Mickey James, die damals unterwegs gewesen sind, die ist auch im Ring wirklich dann gut dann drauf haben, trainiert von Fit Finlay, einem Bull Nakano. Bull Nakano. Alundra Blaze. Alundra Blaze. Medusa, die den Gürtel in den Müll geworfen hat. Ja. Ich mochte Kelly Kelly. She's so nice, they named her twice. Ja, hübsch fand ich die natürlich auch, aber es ist natürlich auch schon sehr sexistisch und die, so wie das gemacht wird in den großen Ligen, das ist schon auch ein bisschen peinlich einfach, weil da werden halt nur Frauen aus, die halt sehr hübsch aussehen und irgendwie aufgepumpte Titten haben, wenn ich das mal sagen darf. Das ist sehr merkwürdig. Also das Total Divas haben wir. Sorry, die Männer haben ja auch sehr aufgepumpte Titten. Da muss man mal ganz kurz. Und du zeigst gerade an The Rock, dass sich die auf die Titten halt wegmachen. Die werden nicht danach ausgesucht. Es gibt ja auch eine ganze Menge Leute oder männliche Wrestler, die jetzt bewusst als hässlich oder unästhetisch definiert auch sind. Auch nicht mehr so sehr, ne? So einen Körperbau wie nach Bray Wyatt. So. Aber Bray Wyatt ist wirklich die Ausnahme. Naja, Brodus Clay, das gibt eine ganze Menge Leute. Gut, aber der ist groß und riesig. Aber du hast nicht mehr diese, wenn ich Anfang der 90er wirklich, das war ja die Parade der Unförmigen, die man dort gesehen hat. Bastian Booger, Dwayne Gill und wie sie dann alle heißen. Aber waren keine, Dwayne Gill war jetzt ja ein kleiner. Ja, kleiner, der war doch, der war doch später Gilbert. Gilbert war er, genau. Ja. Sehr klein und unförmig. Nee, um auf die Frauensache dann nochmal zurückzukommen, also die, es ist mittlerweile leider, es wird nicht so sehr auf das In-Ring-Vermögen geachtet. So jemand wie AJ Lee, die einzige von der ganzen Parade, vielleicht noch Natalya Knight hat, die aber auch jetzt eher entmystifiziert wurde durch Total Divas, weil die, die auch ein nicht mehr ganz so angenehm zuzuschauen ist, wenn man sich die anguckt. Es ist nicht viel, was einen daran halten kann, weil einerseits die Geschichten nicht so gut sind, die in der WWE mit den Frauen passieren. Da ist die Doku-Soap wesentlich besser, wohl um da mit den Frauen dann irgendwie emotional Kontakt aufbauen zu können oder zu dem, was die machen. Und ich kann mir kein Match von Naiva Marie oder sowas anschauen, weil das ist physisch kann die das überhaupt? Aber nein. Die geht mir so auf Gas aus bei Toten wie was. Und deswegen hast du eben auch häufig, du siehst ja auch, dass die WWE im Prinzip gar nicht damit klarkommt, die richtig einzusetzen. Weil wie häufig hast du bitte 5 Divas gegen 5 andere Divas und so Scheiß, was in 2,5 Minuten abgewickelt wird. Also du hast da gar nicht wirklich das In-Ring-Produkt, sag ich mal. Und ich sehe es aber auch wie Fabian, ich stehe ihm auch total kritisch gegenüber. Also ich habe das früher schon immer gehasst, und habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht Frauen beim Wrestling sehen und schon gar nicht irgendwie auf so eine peinlich reduzierte Art. Ich meine, heute verzichten sie ja schon mittlerweile auf die Bra and Panties Matches und sowas. Mehr, ja, tatsächlich. Also ich meine, das gab es ja früher zuhauf. Dass eben das Ziel war eben, ja, wer ist nachher am wenigsten bekleidet? Am nacktesten. Ja, wer ist am nacktesten. Also es wundert mich jetzt auch nicht, so, weil es ist ja schon so ein bisschen so, jetzt mal um das kritisch zu sagen, dass Wrestling natürlich auch so die, ich sage jetzt mal nicht niederen Instinkte, aber so die einfachen Sachen anspricht. Ja. Es ist eben Konfliktlösung durch Gewalt. Also wenn du es wie so eine Geschichte aufziehen wollen würdest, gut gegen böse, und wie lösen wir es, indem wir uns auf die Fresse kloppen. Einer meiner Lieblingstheatermenschen, Keith Johnston, hat ja damals den Theatersport erfunden, weil er Wrestling geguckt hat und gesagt hat, ja, das ist Proletariertheater, und da könnte man noch was draus machen. Und diesen Gedanken, das ist eigentlich nicht wie ich echt, nochmal ins Theater bringen. Und deshalb wundert mich das nicht, dass man dann auch sagt, okay, dann bringen wir jetzt auch noch ein paar hübsche Mädels hier in den Ring, und das ist eine Stufe höher als jetzt irgendwie Schlammcatchen. Ja. Ja, aber man kann doch auch dann einfach sich da auch ein paar nette Geschichten ausdenken oder auch mal ein bisschen mehr darauf Wert legen, dass die auch was können, und dafür müssen sie halt nicht alle wie Supermodels aussehen. Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich finde das nicht schlecht, weil es jetzt Frauen sind, die das machen, sondern einfach nur, weil es halt einfach auf eine sehr, sehr billige Art und Weise inszeniert ist, die mich persönlich peinlich berührt irgendwie. Ja. Du hast ja auf jeden Fall recht. Es muss sich ja nicht ausschließen, dass du eine gut aussehende Frau hast und jemand, der auch wirklich dann entertainen kann. Und das muss nicht unbedingt zu 100% so die perfekte Wrestling-Fähigkeit sein. Da fehlt bei vielen einfach auch das Charisma. Ne? Und was bei den Männern dann wirklich dann zuhauf, wenn keiner ein Charisma als Profi-Wrestler hat, der wird nicht weit bringen. Auch selbst wenn er der beste Innenring-Kämpfer und so weiter ist und dann stundenlange Matches machen kann, das Charisma ist weg, aber bei den Frauen, scheiß aufs Charisma, Hauptsache die Möppel sehen dann dort ja, also, gut aus. Wobei es aber wirklich ja damals auch eine Zeit gab, hast du ja selber eben angesprochen mit Trish und Lita, wo es auch wirklich Frauen gab, die auch wirklich ja, quasi das Handwerk beherrschten. Also ich weiß, es gab mal eine Raw-Folge, da haben tatsächlich Main-Event, Trish, ne? Und Lita genau den Main-Event beschritten, und der war auch echt cool, also. Also gelegentlich, wenn man Frauenwrestling gucken will, und speziell, es gibt dann, da muss man eben schon ein bisschen weiter tiefer graben, in Japan diverse Frauenligen, wo die dann aber auch teilweise sehr extrem sind, sowas hier so die Idee. Ich würde sagen, aber das sind ja schon fast wieder Männer da, ne? Das sind fast schon wieder, ja, Sabul Nakam. Da bist du komplett weg natürlich von diesem Model-Kram. Und du hast natürlich, aber, ich weiß nicht, Shimmer, glaube ich, heißt so eine, da gibt es eine Frauen-Wrestling-Liga so im Indie-Bereich, und auch ab und zu mal über TNA müssen wir nicht lange sprechen und so weiter, eben Konkurrenzliga eher so sozusagen das Auffanglager von geschadeten WWE-Existenzen und anderen Leuten, die haben ab und zu auch mal ganz gute Frauen-Matches. Da gab es ein ziemliches Extreme-Match zwischen denen. Der Punkt ist, glaube ich, wie ich, das, was du gerade gesagt hast, Fabian, dass die Storys da einfach vielleicht auch nicht so geil sind, weil meine Freundin, die jetzt wie ich über dieses Tote Divas daran gekommen ist, die hat eigentlich nur Bock, Matches zu sehen mit Leuten, die sie kennt, und die hat immer voll Bock, irgendwas zu sehen mit den Leuten, die sie aus Tote Divas kennt. So, und für jemanden, der Tote Divas nicht wirklich verfolgt, jetzt wo ich mal eine Folge oder so gesehen habe, es kommt innerhalb der WWE-Sendungen nichts rüber von der Personality, von wie sie auf Tote Divas dann da sind. Ich wüsste nicht, wer ein Eva Marie als Charakter ist. Ich habe von Nettie überhaupt keine Idee, wie sie als Eva Person Marie agiert. Eva Marie ist auch voll doof, muss ich jetzt echt mal sagen. Ja. Die finde ich voll ätzend. Also die nervt auch total. Ich weiß nicht, was ist mit Jojo Offerman? Oder? Ja, die haben sie rausgeschmissen nach der ersten Staffel, weil die echt auch viel zu blöd war. Dafür hast du jetzt Summer Rae jetzt da drin? Ja, die streiten sich aber mit Nettie, Nase, weil sie ja beide blond sind und so. Geschichten, die das Leben nicht schreibt. Geschichten, die das Leben dann nicht schreibt. Aber es hat mich gefreut, dass wir Trish zumindest mal getroffen haben, weil die habe ich immer auch sehr gerne in den Matches dann gesehen, wenn es da ist. Und sie kann kein Griechisch mehr. Immerhin, das haben wir erfahren. Ich habe ja versucht, mit ihr Griechisch ein bisschen zu sprechen. Sie hat ja griechische Wurzeln. Ja. Zumindest ein bisschen sowas. Und da, ich wollte eigentlich auch kurz über meine Lieblingswrestler ein bisschen sprechen, wenn wir hier über die Runde durchgegangen sind. Aber La Croquette. La Croquette kommt auch noch gleich dazu. Es gibt keinen größeren Wrestler für mich als Shawn Michaels. I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the looks that drives the girls wild. I've got the moves that really move them. I said chill up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. It's your hard on, girls. Hands off the merchandise. Ha. Ist das der, der hier die ganze Zeit zu sehen ist, der so ein bisschen Shield? Ja, ist der, ist gut. Der, dessen Augen wirklich in komplett andere Richtungen gucken. Ich glaube, wenn wir in 10 Jahren Shawn Michaels nochmal treffen, dann guckt das linke Auge nach rechts und das rechte nach links. Also komplett dort vertauscht. Aber das war einer, der ähnlich wie Bret Hart innerhalb des Rings wirklich Magie machen konnte sozusagen. Auch die Wrestling-Matches gerne angeguckt. Und speziell, was der dann an Pionierarbeit geleistet hat mit den Leiter-Matches. Früher Hell in the Cell gegen den Undertaker. Fantastisches Zeug gewesen gegen Steve Austin, WrestleMania 14 und so weiter. Bret Hart, WrestleMania 12, vielleicht mein Lieblingsmatch, das Iron Man Match zur damaligen Zeit. Das ist heutzutage wahrscheinlich ein bisschen nicht so anzuschauen. Und ich hatte, lange Zeit war ich auch der eigentragende Besitzer von ShawnMichaels.de. Ach, du warst das? Ich war das. Ah. Ja, ich hatte die Adresse blockiert, sozusagen damals. Geil. Und ich hatte die Geschichte. Was jetzt damit? Ich habe das auslaufen lassen, weil ich die nicht wirklich verwendet habe. Jetzt ist eine Gay-Wrestling-Webseite. Jetzt ist es eine Gay-Wrestling-Seite wahrscheinlich. Ich wurde so zur Jahrtausendwende, als Shawn Michaels hatte da aufgehört, weil er eine karrierebeendende Verletzung hatte, eine Rückenverletzung und musste dann Ende der 90er aussteigen. Und ich wurde Anfang 2000 angerufen von einem Redakteur von der Bild-Zeitung. Hast du das Kabel da abgesteckt, Uke? Schon die ganze Zeit. Ey, sag nicht nein, sonst kommt. Sprich nochmal. Hallo. Ich habe es gerade nur rausgeschmissen, Gregor. Heiko. Ja, wenn es. Ich muss nur gucken, ob dann überhaupt dein Ton immer ankommt, den ich aufnehmen kann. Ja, ich habe es ja nur gerade rausgerissen. Okay, ja, sonst bringt es ja nichts. Ja, Heiko hast du mich genannt. Ja, ich bin das gewohnt, mich zu rechtfertigen, Heiko. Um es lange Rede kurz zu machen, ich wurde von der Bild angerufen, weil die damals recherchiert haben, über Shawn Michaels einen Artikel schreiben wollten und nachgefragt haben, ja, wie war es denn mit Shawn Michaels dann damals? Sie müssen das doch kennen als eingetragener Besitzer. Und ich habe denen dann gesagt, ey, Shawn Michaels, das ist vorbei, der wird nie wieder ein Match haben, da ist alles kaputt und so weiter und war einer der besten Wrestler überhaupt, jada, jada, jada. 2 Jahre später fängt er wieder Fulltime an. Ja, und das Coole ist, wo du es gerade sagst, das muss ich dir auch nochmal bei Gelegenheit mal zeigen. Ich habe jetzt tatsächlich mal, er hatte doch selber dann kurz so eine kleine Indie-Liga, diese Texas Wrestling Alliance, TWA. Ja. Und da hatte er tatsächlich auch noch selber nochmal ein Match bestritten. Echt? Mehr so ein Street-Fight, aber tatsächlich, aber wirklich auch mit richtigen Moves, gegen einen Wrestler namens Venom. Mhm. Und das habe ich neulich gesehen. Und ist das jemand, den wir heute kennen, Venom? Oder? Nee. Hättest du das gesehen, dann hättest du dem Bildtypen vielleicht was anderes gesagt. Hätte ich dem vielleicht was anderes gesagt. Ja, seine Rückkehr zu SummerSlam 2002, glaube ich, war es, gegen dieser Streetfight gegen Triple H, wo, also selbst für jemand, ich wusste da natürlich längst Bescheid, wie Wrestling funktioniert und so weiter, ich war so fest vom Glauben überzeugt, dass Shawn Michaels quasi so ein Schritt vor der Querschnittslähmung dann gewesen ist. Und dieses Match, was die dann dort hatten, wo Triple H, sein ehemaliger bester Freund, sich gegen ihn gewendet hat, ich hatte Schmerzen beim Zuschauen. Oh Gott, nein, Shawn, pass auf. Dass du nicht auf deinen Rücken drauf bist. Naja, oh nein! Oh nein, jetzt nicht von der Leiter auch noch. Oh Gott! Und zum Glück hat sich Shawn Michaels wieder auf den zweiten Karriereweg begeben. Ja. Also natürlich, man merkt das Alter ihm sehr stark mittlerweile auch an. Er hat auch vor knapp 2-3 Jahren aufgehört zu wrestlen. Aber ich bin sehr froh, da nochmal 6, 7, 8 Jahre mit Shawn Michaels in teilweise auch exzellenten Matches bekommen zu haben. Das Ding gegen den Undertaker WrestleMania 25 ist göttlich. Kann ich mir heute noch sehr gerne anschauen. Des Weiteren Lieblingswrestler natürlich Kevin Nash, Scott Hall. Hab damals auch auf meiner Heimwebseite über die Click dann geschrieben. Die interne Gruppe zwischen den Leuten, die da unterwegs gewesen sind. Und ganz früher als Kind Rick the Model Martell. Fand ich auch gut. Der war cool, auf jeden Fall. Der war sehr cool. Der hatte immer seinen Arrogance. Sein Parfum gehabt. Und da gab es diese fantastische Fehde gegen Bastion Booger, der einfach nur fett und hässlich und stinkend war. Und Rick the Model Martell wollte nicht gegen den kämpfen, weil der stinkt ja. Und hat ihn dann vorher auch immer schön mit seinem Parfum eingesprüht, bevor gegen den gekämpft hat. Ja, aber heute, ich bin wahrscheinlich der Aktivste beim Wrestling-Gucken aktuell. Und so wie jemand wie Daniel Bryan schaue ich mir auch gerne an. CM Punk, der mittlerweile ja, ob er immer noch mal zurückkommt oder nicht, weiß ich es nicht, aber auch wirklich quasi mich im Sturm genommen hat und das Phantom wieder entfacht. Das hört sich so scheiße an, oder? Moment mal, er hat mich im Sturm jetzt. Also. Er hat meinen Enthusiasmus wieder entfacht. Zumindest eines meiner Lieblingsmatches, Money in the Bank 2011, wo es das diese Geschichte mit dem Promo, mit dem Interview vorgegeben hat. Wie hieß es dann nochmal? Da gibt es doch Pipebomb. die Pinepomp, die er hat fallen lassen, wo er gesagt hat, alles ist, das ist scheiße an der WWE und ich werde es allen mal zeigen, den Titel geklaut und das ist ein fantastisches Zeug. Ich hoffe, dass der nochmal zurückkommt. Hat auch das beste Match bei WrestleMania 29, wo wir gewesen sind, Uke gegen den Undertaker gehabt, der CM Punk. Ja, das war toll, ja. Ja, und ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen auf dem... Das war, da gibt es auch sehr lustige Szenen. Gibt es auch sehr lustiges Bild. Gregor so hinter ihm her schleicht. Das habe ich auch gesehen. Das hast du mir mal gezeigt. Ja. Aber schön. Habt ihr mal den Rock'n'Roll Wrestling Bash gesehen? Waren wir da zusammen, Gregor? Ja, da waren wir auch mal zusammen, ja. Da war auf jeden Fall... Da ist, also einmal war es geil, einmal war es scheiße. Ich habe es zweimal gesehen. Ja, das ist... Warst du beim zweiten Mal dabei oder beim ersten Mal? Ich war beim beiden Malen, glaube ich, dabei. Also zumindest oder ich einmal im genau, im Grünspan oder was. Das waren auf jeden Fall, also das Überspitzte, was man in der WWE und anderswo sieht, noch tausendfach überspitzt. Da hattest du den Ravishing Rabbi oder... Den Rockin' Rabbi Rubenstein gegen Gas Chamber George. Wovon redet ihr? Das war so ein... Kennst du nicht Rock'n'Roll Wrestling? Ne. Rock'n'Roll Wrestling Bash, das ist so, das ist, da spielen dann irgendwelche Bands und dann wird gewrestelt. Und das sind dann so total überspitzte Charaktere wie Peggy Pooh aus Bielefeld gegen Boris, den Schlachter von Vladivostok. Ah. Und eben Rockin' Rabbi Rubenstein gegen Gas Chamber George. Ach der. Also politisch auch relativ inkorrekt. Ja, auch relativ. Kann man so sagen. Ja. Mein Lieblingswrestler-Name da war Colonel Killerfuck. Oh, geil. So ein Südstaaten-General da irgendwie. Ich kenne mich natürlich nicht in den deutschen Ligen aus. Es gibt hier ja noch auch einige, ich weiß nicht, CWA natürlich nicht mehr. XW, irgendwas ab und zu mal kannst du natürlich auch hier dann deutsche, europäische Wrestler sehen. Auch zu Beginn, Bene, damals zu den Anfangszeiten, du hattest ja auch den SmackDown 2008 Beitrag oder so da gemacht. War da nicht noch der Ahmed Cher oder wer Ahmed war dabei? Ahmed Cher und Carsten Kretschmer. Carsten Kretschmer auch dabei, ja, der genau. bekannteren deutschen Wrestler. Ja, Simon genau. heißt ja, der ist hier dieser Moderator. Ja. Als Wrestler heißt der Carsten Kretschmer dann dort. Von ja, Shopping Queen. So Handballspieler. So Handballspieler, dachte ich. Nein, das ist, ist auch egal. Nee, ab und zu gibt es das auch. Wenn jemand die Möglichkeit hat, zu so einem Wrestling-Bash dorthin zu gehen, ist es durchaus unterhaltsam, nur die Musik ging mir irgendwann auf den Sack, wenn zwischen jedem Kampf dann irgendwelche so halbtalentierten Gitarrenschrammler erstmal auf Lautstärke 12 ihre selbstgeschriebenen Lieder, kann man es nicht mehr nennen, darauf intonieren. Und zwischendurch hast du bei deinen 5 Minuten sehr ultra inszeniertes Match mit Captain Killerfuck und so weiter. Ich hatte Angst bei dem zweiten Mal, wo wir da gewesen sind, Uke, da gab es diesen derangierten Charakter, der sich ein Hühnchen auf die Hand gehauen hat. Ja. Das waren dieselben Charaktere wieder, die wurden nur von anderen Leuten gespielt. Die wurden von anderen Leuten. Der Colonel Killerfuck und den Schlachter von Vladivostok gespielt hat, der war bei dem zweiten Mal, war der nur der Ring... Ansager, was ein bisschen schade war. Das war ein bisschen schade, der war lustiger. Ja, und da hatte Robin Rubenstein hatte da einen Golem, dem man dann erst seinen Befehl in den Mund legen musste. Hat sich aber sehr eingeprägt alles, muss ich sagen. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Und die hatten dann dieses Huhn, womit sie sich gegenseitig gehauen haben und das fiel dann irgendwann dann aus dem Ring und wir haben es wieder reingeworfen. Stückchen sind da noch teilweise, wir standen direkt an dem Ring-Apron da das unten. Das war schon tot uns. Vorher, das Huhn. Ich hoffe es. Es war zumindest, da waren die Federn nicht mehr dran. Im Gegensatz dazu, ich weiß nicht, ob das ihr wahrscheinlich, Uke wahrscheinlich nicht, aber vielleicht du, Fabian oder Gregor, Kamala, man erinnert sich, der hat damals in den 80ern, glaube ich, meinem lebenden Huhn den Kopf abgebissen. Echt? Na, ja, so live on TV. What the hell? Total geil. Mittlerweile hat er keine Beine mehr. Nee. kein direkter Zusammenhang. Wie du die Überleitung hast. Beine abgebissen? Diabetes. Hat, also ein Riesenhuhn hat ihm dann die Beine abgebissen. Ein Diabeteshühnchen hat ihm... die Beine dort dann abgebissen. Um das Ganze mal in Richtung Ende hier dort zu bringen, wir alle sind mal bei Live-Veranstaltungen dann da gewesen. Natürlich Uke und ich haben gerade drüber gequatscht, wie es bei WrestleMania gewesen ist. Für mich war es ein Traum, das mal dann machen zu können. Ich bin sehr froh, dass einer der Vorteile dieses Jobs in der Medienbranche dann da ist, dass ich dann Kontakte zur WWE aufbauen konnte und tatsächlich mal Interviews machen konnte und auf diese Pressetour mit dahin gekommen bin. Also ist das schon mal was ich von der Liste dann dort wegstreichen kann. Aber dafür, dass ich früher das eigentlich nur im Fernsehen gesehen habe, zumindest wenn man die Gelegenheit hat, Wrestling mal live zu sehen, es muss nicht unbedingt im WWE-Kontext sein oder nicht, das ist eine durchaus sehr interessante Sache. Selbst wenn man nicht Wrestling-Fan ist, sollte man das zumindest mal ausprobiert haben. Ich erinnere mich aber auch noch dran, wie bei Bene war ich auch schon in den frühen 90ern manchmal. Ich erinnere mich das mit meinem Bruder und meinem Vater, dass der... dass wir mal bei so WWF-Shows waren, ich glaube so 2-3 Mal irgendwo Und ich weiß bis heute noch, dass ich das erste Mal gedacht habe, oh, okay, wenn man das so sieht, dann sieht es deutlich unechter aus, als man das im Fernsehen kennt, weil natürlich die ganze spektakulären Schnitte und Inszenierungen so ein bisschen fehlt, aber dafür nimmst du halt diese Stimmung, die halt in der Halle ist, ganz anders auf. Also das war für mich anders. Findest du nicht, dass man schon deutlicher sieht, dass es einfach nicht echtes Kämpfen in der Form ist? Wie das knallt, wenn die da auf den Boden knallen und du siehst, wie das vibriert, also diese Echtheit. Die Intensität ist schon enorm dann dort, Das hat das für mich schon total wieder auf... Also zumindest früher habe ich das nicht wahrgenommen. Also wie gesagt, ich war zum ersten Mal, das war 94, und jetzt kurz, da war ich 14, 15. War ich eigentlich mehr davon überwältigt, diese ganzen geilen Stars und so ein Kram. Da habe ich das, glaube ich, nicht so wahrgenommen, dass ich das jetzt stärker sehe, dass das irgendwie inszeniert ist oder irgend sowas. Da war ich einfach komplett gehuckt von Leuten wie Michaels und Razor und was weiß ich. Mhm. Und ich weiß ja, da war ich sogar so drauf. Das war, Yokozuna hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und der hatte ja immer in die Ringecke, hat er immer sein Salz geworfen. Sein Salz. Mhm. Und ich natürlich als Superfan nach der Veranstaltung. Hast du es auch geleckt? Nein, nicht aufgeleckt, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Salz mitgenommen. Ich habe gesammelt. Das fand ich toll. Die besten Spaghetti, die du je gemacht hast. Dann. Ich habe es nicht benutzt. Aber du hast es noch. Ich habe es tatsächlich noch irgendwo bestimmt. Cool, ja. Aber ich glaube, mir fehlt dieses ganze Ding, weil ich habe das ja nie irgendwie als echt wahrgenommen. Also echt, nicht dieser Begriff, den wir jetzt gerade als echt etabliert haben, sondern für mich war das immer so, es ging immer nur um die Wucht und die Dollheit. Ich bin ja ein sehr stumpfer Mensch, was sowas angeht, und ich brauche ja einfach nur diese einfachen Reize. Genau. Und deshalb, das hat für mich völlig gereicht. Also ganz ehrlich, wo dann Big Show diese zwei Typen gegrapscht hat, gleichzeitig und die auf den Boden geschmissen hat, das funktioniert einfach. So, und ob das jetzt wie echt das jetzt ist oder ob er daneben haut, das ist mir dann egal. Es ist sehr interessant, diesen Unterschied eben so zu sehen, wie man so geschliffen wurde durch Jahre, durch die Jahre an sich, aber durch das Wrestling-Fantum. Du stehst anders zu dem Ganzen, aber hast zumindest irgendwie eine Art von Wertschätzung oder dann Anspruch. Oder ich denke, Bene, egal was kommt, wir werden uns die eine oder andere WrestleMania auf jeden Fall dann noch weiter angucken. Das hat ja schon seit Jahren Tradition. Selbst wenn irgendeiner von uns auch dann gar nicht mehr Wrestling gucken würde, ich glaube, wir würden trotzdem zu WrestleMania dann zusammenkommen. Ich würde mich, glaube ich, auch an der Stelle auch gerne mal bei den Spacken von der Bild bedanken, dass sie dieses Jahr schon einen Tag nach WrestleMania gespoilert haben, wie der Kampf des Undertaker ausgegangen ist. Das wundert mich sowieso zurzeit. Warum geht die Bild zurzeit so auf Wrestling ab? Das hattest du mir erzählt, ne? Da gab es sehr viele Bild-Specials. Ständig, also bei Bild Online hast du sowieso alle zwei Tage irgendeinen Kram, ey. Da war auch bei WrestleMania 29 war auch schon ein Kollege von der Bild mit dabei gewesen, also anscheinend ist das für die eine Methode, um Klicks zu generieren, oder zumindest in der Zeitung, glaube ich, selbst taucht es ja wahrscheinlich eher weniger auf. Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch einen Bildartikel tatsächlich hier von Michaels und Tyson. Tyson macht sich zum Catch-Clown. Genau. Nein, es war sogar, Tyson legt sich für Catch-Clown hin oder sowas. Oder sowas. Ja, ja. Weil irgendwo habe ich das noch ausgeschnitten von der Bild damals, wie Tyson dann mit Mike Tyson eingegriffen hat in den Kampf zwischen Shawn Michaels und Steve Austin seiner Zeit. Also Interesse gibt es da, und das ist natürlich, ja, wenn Fabian hat sich ja danach die WrestleMania, die 30er nochmal bei mir angeguckt, aber leider schon von einem der Momente, wo und... Schröck hat doch auch noch angerufen und den jungen Mann hier gespoilert. Ja. Ey, Schröck, da muss man mal eine hauen. Bene kann es attestieren, ich bin dann leicht für eine Minute in der Fotostellung auf dem Boden gelegen, nachdem der Undertaker seine Streak verloren hat. 25 Jahre fast. 22 Jahre unbesiegt. Ja. Ich weiß auch nicht, was die geritten hat. Das stimmt, das hat dich ganz schön aus der Fassung gebracht. Es hat mich, also einerseits... So sinnlos, irgendwie völlig uninszeniert, einfach so, hä, was? Es ist vor allem, es war das einzige Match jedes Jahr, du hast immer gewusst, der Undertaker, der gewinnt bei WrestleMania, hattest du eigentlich schon immer klar im Kopf, aber die haben es die Jahre vorher immer geschafft, dass so dieses kleine Momentchen an Zweifel so reinkommt. Es könnte sein. Es könnte dieses Jahr dort sein. Ja. Dieses Jahr, wo er gegen Brock Lesnar gekämpft hat, war das einzige Jahr, wo ich keinerlei diesen Undertaker gedacht, okay, mach dieses Match mal fertig und so weiter. Es hat sich null Spannung aufgebaut und auf einmal 1, 2, 3 Streak vorbei. Also was ich aber auch gehört habe, ist, also gibt es ja diese Theorie, dass das in letzter Minute quasi umgeworfen wurde, das Match, ne? Ich weiß nicht, dass es eigentlich anders gedacht war, aber der Taker dann irgendwie doch zu sehr verletzt war oder in irgendwelchen alten Sachen noch kränkelt, dass man es in letzter Minute irgendwie umgeschrieben hat. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass die dann... Warum soll man das umschreiben? Also ich fand so dieses mit Triple H, dieses Ding, ne, wo das dann so aufgebaut wurde und er aus dem Ring getragen wurde und dann haben sie nochmal gekämpft, und das wäre ein Moment gewesen, um das enden zu lassen, weil das so aufgebauscht wurde. Und jetzt wirklich so ein Wegwerfding, ja. Das fand ich total verschwendet. Aber interessant, ne? Wir reden nicht darüber, oh, er hat verloren, was da passiert, sondern wir reden über die Inszenierung und wir regen uns über dieses Meta-Ding auf. Also was hätte man daraus machen können? Wenn, und welchen emotionalen Rausch hätten wir da mitnehmen können, wenn das vernünftig gewesen wäre und sowas einfach nur Enttäuschung. Es ist eben, wie du, wenn du über deine Lieblingsserie diskutierst, ne? Und da wirst du, die haben ja alle Mittel, um dort eine geile Geschichte zu präsentieren oder die Werkzeuge sind dort vorhanden. Und wenn jemand nicht das Maximum rauszieht, irgendwie die Voraussetzung hat, da irgendetwas Geiles zu schaffen, wo man richtig investiert wird. Es gibt ja den Fachbegriff to mark out. Yes. Sozusagen. Das bedeutet einfach, dass man wirklich emotional nochmal vom Fernseher sitzt, yes, schreit, ja. Das macht, das passiert bei mir ja. Eher selten bei solchen Geschichten. Und dieses emotionale Mitnehmen, das will ich irgendwie erzeugt bekommen durchs Wrestling. Und wenn die sowas wie beim Undertaker so verheizen dort, ja. Es wird nie wieder eben sowas wie dieses Stück dort geben. Und ich weiß vielleicht nicht, in 22 Jahren, also wenn Daniel Bryan jetzt irgendwie... Es war der hat schon verloren bei WrestleMania. Der hat doch schon verloren bei WrestleMania. Ja, aber jetzt, wenn er den jetzt anfängt. Ich muss, wir hätten die Chance gehabt. Jetzt so einen neuen Streak. Ja, das ist ja, wenn du schon der mal verloren hast. Anfangen, der Streak. Wir hätten die Chance gehabt, das eine neue Streak zu sehen, aber leider hat The Miz verloren in der 30-Man Battle Royale. Da war nämlich 4-0 in den letzten Jahren dann gewesen. Ja, verdammt, es hätte fast gereicht für die zweite Streak dort aus. I'm a nice man. Yeah, I'm an ass man. Habt ihr noch was, über das ihr gerne quatschen würdet? Ansonsten würde ich genau sagen, weil ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, aber ich glaube, Ich aber toll hier vorbereitet. Ich mache das Licht einmal kurz an und ich schmeiß schon mal die Kroketten an für dich. Das finde ich gut, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich alles jetzt so unauffällig immer. Ich wollte, glaube ich, noch erwähnen, aber das ist auch doof, wenn man das so erwähnt. TNA Wrestling kannte ich nur dadurch, weil ich das letztes Jahr mit Ingo vertont habe. Für irgendeinen komischen. Ehrlich? Ja, genau. Ingo macht ja so nebenbei, Ingo ist der Game On-Sprecher, so. Hermes. Also genau, Hermes. Genau. Nicht Hermes. Hermes. Hermes. Hermes. Der macht so nebenbei so, vertont so Extremsportsachen, so Bullenreiten und so ein Krams. Das habe ich auch für ein Jahr irgendwie gemacht. Und da kam dann irgendwann mal, ich habe die ganze Zeit gesagt, immer Bullenreiten, hoffentlich kommt mal Wrestling. Ja. Und dann kam Wrestling, aber dann kam TNA. Ja. Und da kannte ich jetzt keinen von. Und ich war so ein bisschen überrascht von diesen Tag-Teams, die Beer Money. Beer Money, ja, ja. Dachte, das sind aber gut. Ja, aber das muss man erstmal begreifen, dass da jetzt ein Team ist, die sich nach Bier und dem Bier und Geld ja eben benennt. Das ist sehr runtergebrochen, was du vorhin schon mal definiert hast, was Wrestling eigentlich so ist, auch so ein. Nee, das habe ich nie gesagt. Du doch, du hast gesagt, es ist Unterschichtenunterhaltung. Nein, das habe erstens nicht ich getan, sondern Keith Johnston. Zweitens habe ich gesagt, die Urinstinkte und für mich ist es Gewalt und nicht Bier und Geld. Aber Bier und Geld ist schon nah dran, hast du ein bisschen. Insofern hast du recht, aber ich fand diese Ehrlichkeit dann wahrscheinlich ein bisschen, entlarvend oder hat mich ein bisschen verwirrt. Das wollte ich anmerken. Mhm. Superhelden haben wir angesprochen. TNA, was ist das eigentlich? Für was steht denn TNA, Ruka? Nein, das weißt du echt nicht. Das weißt du nicht. Das heißt aber mittlerweile auch Impact Wrestling, das TNA benutzt die schon lange nicht mehr. Nee, die haben es wieder umgeändert. Es ist wieder, also es steht für Total Nonstop Action. Aber eigentlich heißt es Test and Albert. Eigentlich heißt es Titten und Ärsche. Tits and Ass, ja. Weil das war ja auch der Witz damals bei Test und Albert. Deswegen haben sie ja auch Trish Stratus als Valet. Ja, das sollte ja so ein bisschen so das Wortspielchen sein, so Trish, ne? Mhm. So die neue und hier TNA, Tits and Ass und so. Ja. Wie clever, die dann alle. Die sind schon wahnsinnig schlau da hinter den Kulissen. Die sind dann wahnsinnig schlau auf jeden Fall. Ich möchte mich echt dafür bedanken, dass ihr die Zeit euch genommen habt, dass wir uns mal in der Runde zusammensetzen. Ich habe von langer Zeit dann endlich mal diesen... Fabian sieht total gelangweilt aus. Guck mal, der macht sich gerade die Fingernägel. Ich mache mir die Fingernägel nebenbei, Entschuldigung. Ja. Das macht man nur, machst du mir danach die Fingernägel? Was mit deinen Fußnägeln? Machen wir danach. Was wäre denn dein Wrestling-Name, Fabian, essen, wenn du Wrestler wärst? Fabulous Fab natürlich. Das habe ich mir vor Jahren schon so festgelegt. Daher kommt das? Nee. Ich weiß nicht mehr, woher das kommt. Achso, ich dachte, aber da gab es... Fab mit P, ne? Oder nicht? Ja. Mit PH. Ja, muss ich, weil... Da gab es noch diesen Börsenspekulant, der Fabius Fab hieß. Ich dachte, da kommt es ja, der da Knast hatte ich nichts mit zu tun. Und Gregor, was wird so, ich dachte jetzt von Fappen. So. Ja. Nicht Fab. Ja, ich kann nicht anders. Mein Name Greg wird... the Greek, oder nicht? Nein, mein Name wird eindeutig The Man with No Hope sein. Ja, oder Slap... Ja. Oder Slapheads. Und ich weiß nicht, habt ihr das schon besprochen? So, eure Lieblingsmatches habt ihr schon besprochen, ne? Ich habe da vielleicht gerade nicht zugehört. Wir haben die immer wieder mal ein bisschen reinflechten lassen, aber ich habe es jetzt nicht so klar dann ausgeführt. Ich hatte gesagt, mein Lieblingsmatch war für lange Jahre WrestleMania 12, der Main Event Shawn Michaels gegen Bret Hart, das Iron Man Match. Und in der jüngsten Zeit war es das Money hier bei Money in the Bank 2011, Cena gegen Punk. Fand ich fantastisch. Ja. Uke, du war wahrscheinlich irgendwas von The Miz. Ich muss nachdenken. Aber ihr könnt dieses Royal Rumble, was wir zusammen geguckt haben. Wo Sheamus gewonnen hat? Wo dann plötzlich der hier Ricardo ankam in dem komischen Wagen. Okay, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber war das der 40-Mann Royal Rumble? Da gab es auf jeden Fall einen, Mr. wo es sehr Soko viele... gegen Dingens. Genau, gegen die Schlange von Santino. Ich weiß nicht mehr, welcher Royal Rumble das war, aber der war recht unterhaltsam. Einer in den letzten Jahren dann dort gewesen. Es könnte der sein, wo Edge gewonnen hat. Ich weiß es aber nicht mehr. Bene, würde dir was einfallen, wenn du jetzt, blinkt dir irgendwas in den Kopf, wenn du hörst Lieblingsmatch? Ja, Michaels gegen Undertaker, das erste Hell in a Cell. Bad Blood, 97. Ja, das habe ich bestimmt so oft gesehen. Ich habe die eine bestimmte Stelle in Zeitlupe bei dem Match gesehen, wie Shawn Michaels vom Undertaker, Shawn Michaels vom Undertaker in der Luft sozusagen in das Gitter geworfen wird von der Zelle und Shawn Michaels, da übers Bladen hatten wir jetzt natürlich nicht direkt konkret gesprochen, aber das ist die Kunst, sich selber sozusagen den Kopf so aufzuritzen. Die Kunst, kann man dann sagen. Ja, zur Performance gehört das dazu. Also wenn sich jemand wundert, dass die Wrestler prädominant von der Stirn her bluten, die haben teilweise unter den Tapes dann so eine kleine Rasierklinge, die sie kurz rausnehmen, ganz vorsichtig, im besten Fall vorsichtig, bei Ric Flair weniger vorsichtig, rüberziehen über die Stirn und dann blutet es hier runter dort. Und Shawn Michaels hat es im Flug getan, während er vom Undertaker in den Käfig geworfen wurde. Ja, so ein Slingshot war das. Aber muss auch sagen, dass die Leute das irgendwie in ihrem Tape haben oder was, die Rasierklinge. Mhm. Es gibt auch die Hardcore-Jungs, die haben das im Mund. Unter der Zunge. Alter. Hardcore-Shit. Fabian? Also ich würde, glaube ich, sagen, Shawn Michaels gegen Undertaker bei WrestleMania, was war es, 25? Das erste, aber nicht das zweite, ne? Ja, ich glaube, das erste. Wobei das zweite, glaube ich, nicht wirklich signifikant schlechter war. Nee, ich hatte das erste Match auf jeden Fall, es hat mich sehr überrascht damals, obwohl ich die beiden natürlich sehr gemocht habe. Es war unglaublich, wie gut der Undertaker irgendwann geworden ist, nachdem er... ist schon richtig. Also, wie gut er geworden ist, nachdem zumindest die Matchqualität nicht immer die spektakulärste beim Undertaker gewesen ist, aber dass er solche Kämpfe wie gegen Kurt Angle, wie gegen Shawn Michaels da abliefern kann. Das zweite Match bei WrestleMania danach, wo Shawn Michaels retired wurde, war ein bisschen drunter. Wo du sagst Kurt, ganz kurz, da muss ich noch ein weiteres einschmeißen. Kurt Angle gegen Shane McMahon. King of the Ring 2001. Alter. Mit dem zweimal versucht durchs Plexiglas durchzuplexen. Und kommt beim dritten Mal, schaffen wir es jetzt aber. Das war echt hammergeil. Das waren harte Sachen. Oh, Kurt Angle sowieso super. Ich habe eine super Idee für einen neuen Podcast. Ich sag's noch schnell, bevor Uke losredet. Was ich auch noch super fand, um auch nochmal ein bisschen die Retro-Fraktion zu bedienen, auch wenn das eigentlich realistisch gesehen kein besonders gutes Wrestling-Match ist, aber von den Emotionen her, als der Ultimate Warrior den Titel gegen Hulk Hogan gewonnen hat. Und das Ende davon ist auch unter aller Kanone mit dem verfehlten Backdrop und dann dem Big Splash vom Warrior. Aber trotzdem war das cool und da kommen einfach so viele Emotionen auch rüber, wenn man sich diese Aufzeichnung anschaut. Das fand ich schon auch gut. Das steht oder bringt vieles zum Ausdruck, wofür Wrestling eigentlich steht oder was das eigentlich erreichen will, wenn man sich das anschaut. Auch wenn es natürlich sehr früh 90er Jahre mäßig ist. Ja, aber wenn du das wie eine gute He-Man-Folge, ein gutes Ende geschrieben. Ja. Ich muss die Animation sagen, hat nicht ganz gestimmt. Also Wrestling hat es ja dann auch in so sehr viele andere Arten der Popkultur dann irgendwie reingeschafft. Also He-Man ist für mich ganz klar von Wrestling beeinflusst. Also die ganzen Figuren, das sind wie wie Wrestling-Charaktere. Hast du nicht auch, ich muss jetzt denken, ist bei Spider-Man nicht auch so ein Wrestling-Part dabei? Also jetzt nicht nur beim Film, wo Bonesaw McCrusher oder wie hieß es nochmal, mit Randy Savage, den er gespielt hat, aber das ist ja auch so eine Urform, dass sich Spider-Man wegen der mexikanischen Wrestler so verkleidet. Hier. Und damals auf DSF habe ich gerne auch hier diesen Monster-Truck-Dinger gesehen. Monster-Truck, wo nämlich die Fahrer dann immer Bigfoot irgendwelche Promos gecuttet haben. Ja. Und das hatte mich so tierisch daran erinnert an Wrestling. Es waren nicht die Fahrer, es waren, oder waren das, es waren körperliche Representationen des Charakters der Monster Trucks. Ja, die hatten alle so, so Grave Digger. Grave Digger, Den kenne ich auch. Gegen Bigfoot und Tropic Thunder. Das war geil. Ich erinnere mich an die ersten Superman-Comics, die ich damals gelesen habe, da irgendwie 94, 95, 96 oder so, die eigentlich auch wie Wrestling-Matches waren. Da ist Superman und jede Woche kommt irgendein anderer total dummer Charakter in seine Stadt. Und er Monster of the Week. Ja, das war wie Monster of the Week mäßig. Und die waren ja alle dumm angezogen, alle hatten ihre Special Moves sozusagen. Und er wurde dann umgehauen. Das ist dasselbe Ding im Grunde. Ich Absolut, weiß nicht, was da jetzt erst und was jetzt was, wie, inwiefern beeinflusst hat. Aber das ist schon eine ganz ähnliche Sache. Und ich komme immer wieder zurück auf dieses Ausgegraben oder was das war, was Trump mal gemacht hat mit diesem komischen Science-Fiction-Spiel, wo... Ah, Hybrid Heaven für N64 mit den Wrestling-Moves. Ja, wo völlig sinnlos die Kämpfe einfach irgendwie als Wrestling-Dinger ablaufen. Was ich für eine fantastische Idee halte. Also, dass plötzlich bei den Kämpfen so komplett rausgegangen wird aus der Realität und plötzlich bist du in so einem Wrestling-Modus. Das ist schon ganz geil gewesen. Ich will da auch anmerken, Def Jam oder Def Jam Vendetta, die ersten. Damals die besten Wrestling-Spiele natürlich immer noch die N64-Games, auch Absolut. Wenn die mittlerweile ein bisschen veraltet sind. WCW NWO Revenge und WWF No Mercy. Ja. Das 2000 da auch noch irgendwie okay. Oder das World Tour des WCW damals. Aber ansonsten die Def Jams, wo einfach das gleiche System wie bei den N64 Wrestling-Spielen genommen wurde, aber Rapper gegeneinander kämpfen. Ne? Da hast du Rapper, die sich Suplexes und irgendwie in der Disco dann Dropkicks ins Gesicht geben. Fantastisch. Besser geht's nicht. Also du hattest eine Idee für einen Podcast, Luca? Achso, meine Idee für einen Podcast ist, wir setzen uns einfach hin und lesen die Powerplay vor. Und wir nehmen uns jedes Mal so ein anderes Heft. Achso, das gibt's bestimmt schon, oder? Das gibt's ja sogar als Rocket Beans TV. Das habe ich gerade erfunden. Nein, hey, Rocket Beans TV hat das schon gemacht. Nein, aber wir lesen wirklich. Alte Spielehefte. Wir blättern nicht nur. Alte Spielehefte? Da können ja nicht so viele Leute lesen. Wieso Schröck trägt doch irgendwie das Fernsehprogramm vor? Ja, gab's mal ein eigenes Format. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß das mal mit Sebastian, Jakob und Simon haben das mal gemacht, einige Folgen lang. Was haben die gemacht? Wie heißt denn dieses Format? Superinvestigativ? Superinvestigativ war es tatsächlich. Doch. Genau, wo wir dann auch die Coupé gelesen haben. Ja. Vorgelesen. Ach, die habe ich früher auch häufig gelesen. Ja, dieses Spielhefte sich auch angeschaut. Kollege Daniel Schreck hat lange Zeit Redakteur für die Coupé gewesen. Ehrlich? Ja. Trotzdem eine sehr gute Idee, weil man muss es ja auch sehr gut vortragen. Also ich würde einfach diese Powerplay, das ist jetzt die 992, die würde man einfach komplett von vorne bis hinten inklusive der Werbung einfach mal vorlesen. Ja, das Problem ist, du darfst es nicht einfach vorlesen, weil du musst es dich damit auseinandersetzen mit so einer Retro-Freude, weil ansonsten, wenn du es einfach vorliest, dann machst du es ja, um dich abfällig gegenüber den damaligen Redakteuren zu äußern. Das ist ja auch unprofessionell. Das ist ja auch unprofessionell. Denn warum liest du es denn sonst 1:1 vor, wenn du dich nicht darüber lustig machen willst? Weil ganz viele Leute, die einfach nicht haben. Alter. Und wie ein Hörbuch. Oder sie schreiben sich das auf nebenbei. Dann haben sie es auch halt. Hallo, ich fand die Powerplay total toll. Das ist wie ein Hörbuch. Ein Hörbuch ist auch nicht sich abfällig gegenüber dem Buch äußern. Du meinst, was ist ein Hörbuch, damit es Leute sich zum Einschlafen anhören, wie du die Powerplay vorliest quasi so? Es gibt Leute, die dieses Heft einfach nicht haben und die haben vielleicht keine Zeit, sich das zu kaufen und zu lesen. So, und die möchten das vielleicht gerne hören. Übrigens, wo du es gerade sagst, ich kann gar nicht lesen. Ich lese ja gerade das Buch von Roddy Piper. Der kann nicht schreiben. Und der kann nicht, ganz genau, der kann nicht schreiben. Also wer schreiben kann, ist Mick Foley. Alter, ich habe mir diese zwei Bücher von ihm gekauft. Schon erzählen. Nee, du hast aber recht, also die Bücher von Foley sind großartig, aber das von Piper ist auch sehr interessant und es ist so, der ist ja irgendwie mit 13 schon von zu Hause weg, ein bisschen früh vielleicht, und der hat dann ja auch auf Schule geschissen hier und da und er kann bis heute nicht irgendwelche Wörter buchstabieren und richtig rechnen kann er auch nicht. Boah. Muss man ja auch nicht. Foley hat uns gesagt, sein eines Buch, Wir waren Helden, heißt es so? Tietzen Brown, glaube ich. Wie die Helden. Ja. Wie die Helden. Ist in der deutschen Version besser als in der englischen, hat er uns gesagt. Ich habe es mir auch gekauft in der deutschen. Woher weiß er das denn? Ja, hat man ihm wohl so zurück gesagt. Übersetzt. Ja. So, und dann hat er festgestellt, bisschen Deutsch kann er ja sogar. Also ich meine, Können Sie mein Ohr in die Plastiktasche packen? In die Plastiktasche. ja, wenn man ein Buch, Wrestling-Buch dann lesen sollte, Biografien, die dann sehr interessant vom Werdegang sind, es geht nichts über Mick Foleys erstes Buch, Have a Nice Day, das ist eigentlich Pflicht. A Tale of Blood, Sweat und, Sweat Socks, irgendwas, Blood, egal. Sweat Socks, ja. Und das ist ganz großartig, wirklich. Es ist riesig, ist das Beste. 600, 700 Seiten oder sowas, ganz groß, aber ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich habe hier noch Bret Harts Buch, das habe ich aber nicht angefasst. Wrestling with Shadows, nee, wie heißt das? Doch, Wrestling with Shadows. Ja, aber das ist so diese typische, das hat diese typische Bret Hart miese Peter Haltung. Ja, eine beleidigte Leberwurst später dann. Genau, und er schreibt auch wie eine beleidigte Leberwurst dann dort. Ich kann mir vorstellen, wenn eine beleidigte Leberwurst am Schreibtisch sitzt. Tatsächlich, und ich ermahne dich nochmal, das zu lesen, ist es von Bob Holly. Du hast mir das ja nochmal zuletzt gegeben, ja. Er ist auf jeden Fall auf meiner Liste dort mit drauf. Ja. Ist immer so Sache, wenn ich dann sowas dann anfange, vorm Einschlafen oder so zu lesen, dann gibt es nicht viel Schlaf dann danach, weil ich dann einfach weiterlesen will immer die ganze Zeit. Ja. Bis es dann dort passiert ist. Ja, wir werden uns die Idee mal zu Herzen nehmen, was die Powerplay angeht, aber den heutigen Podcast wollen wir hier einmal zum Ende bringen, und wir haben es tatsächlich auf knapp 2 Stündchen geschafft. Wahnsinn. Für ein Freeform-Gespräch, wo ich mich rudimentär darauf vorbereitet habe, und damit bedeutet, ich habe einfach gesagt, wir reden über Wrestling dann heute. Es hat mir sehr großen Spaß bereitet, und ich habe es auch nochmal vorhin schon zwar gesagt, aber ich will es nochmal aussprechen. Vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Speziell, es war knifflig, diese Runde mit dem Schedule von allen hier vernünftig zusammenzubekommen, aber wir haben es dann endlich geschafft, und auch ein großes Anliegen. Viele Leute wollten den Wrestling-Plauschangriff haben und so nochmal in Erinnerung zu kramen. Aber viele Leute haben auch gesagt, Gregor, warum machst du nicht die Themen, die ich gerne hören möchte? Also ich lese immer gerne die Kommentare, muss ich echt sagen. Da bin ich auch schon gespannt. Da bin ich schon gespannt auf die Kommentare. Ja. Und ich meine, du wirst echt viel bezahlt, Gregor. Also du kannst auch mal jeden Tag einen machen. Ich sollte eigentlich jeden Tag machen. Vor allem, wenn ich die... Also ich habe ja nicht wirklich viel zu tun sonst. Nee, eben. Das ist relativ frech. Stimmt, mach doch mal das, wofür du eigentlich bezahlt wirst, Gregor. Nicht mal diese Podcast und diese Selbstdarstellung. Das eben, ist wirklich widerlich. Das ist echt eingestellt. Bisschen ekelhaft. Widerwärtig, Gregor. Jetzt cuttet, früher war eh alles besser. Cuttet ihr alle gerade im Promo auf mich, oder was ist hier los? Oh, ein bisschen Angst. Gleich kommt Trant und haut dir einen Stahlstuhl in den Rücken. Solange es nicht das Gesicht ist. Nee, der Trant, das wäre für ihn. Oh, der ist so schwer. Der schaut doch gerade bestimmt, oder nicht? Nee, Trant hat sich beim Dreh heute die Hand irgendwie aufgeschürft. Echt? Ja, aber leider aufgeschürft? Ich war dabei. Das klingt Er war in so einer 80er-Jahre-Gang drin, das war so ein bisschen Karate-Kid-mäßig, und Trant war einer von denen und hatte solche Leder-Halbschuhe an. Und dann mussten sie hinter dem neuen Schüler herlaufen, den Simon gespielt hat, um ihn zu verkloppen. Und Trant ist ein bisschen zu schnell um die Kurve gebogen und hat ein Tablet in der Hand. Und er hat dann lieber seinen eigenen Körper geschunden und sich die ganze Hand aufgeratscht, anstelle das Tablet einfach auf den Boden fallen zu lassen. Ich werde dann das Video mal weiterleiten. Das ist mir auch schon was. Das finde ich super. Also, das find ich, und er hat knallhart weitergedreht. Er hat gesagt, er braucht kein Pflaster, ist alles gut. Hat geblutet wie ein Schwein. Ich habe seine Hand nachher gesehen, total aufgeschürft. Dann hat er später dann noch Pflaster dann drauf bekommen. Ah, und dann hat er dann gesagt, oh, ich muss dir mal die Szene zeigen, wie ich runtergefallen bin. Das sah nach gar nichts aus. Es sah nicht ansatzweise nach irgendwie gewalttätig oder lustig oder irgendwie wie sonst. Beim Wrestling auch ein bisschen. Wie beim Wrestling, ja. Das man, ist aber immer schade. Man hofft immer, dass man das dann auch sieht. Ja, es hätte besser sein sollen. Übrigens ein kleiner Shoutout, warum auch immer, ob es prophetisch passt oder nicht, bekomme ich gerade eine Mail von unserem werten Kollegen Stefan Bode hier rüber. Ach, der Pepper. Der gute alte Pepper, der mich gerade fragt, ob ich gerade noch Raw gucke oder nicht. Ist auch ein großer Wrestling-Fan und hat seinerzeit, glaube ich, bei Giga auch viele der Interviews dann geleitet, oder zumindest dort. Pepper, ja. Der, ach, stimmt, du wolltest ja, stimmt. Ja. Genau. Ne? Pepper, also, Pepper ging mir ja zuletzt in Forza 5 ziemlich auf den Sack mit seinem Drivatar. Hat er seinen Drivatar? Das habe ich ihm auch geschrieben, das ging gar nicht. Ihr seid aber auch die Einzigen, die eine Xbox One haben in Deutschland. Ja, das stimmt. Ich habe sie gern. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ein Thema für einen anderen Podcast. Okay, nochmal vielen lieben Dank an Bene. Hat mich sehr gefreut, dass du dann noch dabei bist. Wir werden uns vielleicht dann nochmal absprechen, was in Zukunft wrestling-technisch oder labertechnisch, ob da noch was geht oder ob wir da noch was weiter machen wollen. Sehr gerne. Also von mir aus sehr gerne. Ich weiß natürlich, kann natürlich sein, dass ich bei den Leuten schon jetzt unten durch bin. Aber wenn du nicht gut ankommst, streiche ich dir einfach das Gehalt. Oder schneidest einfach seine Spur raus. Das meinst du. Weil du gesagt hast, dass die falschen Wrestler gut sind. Das ist echt ein Fehler auch. Ja. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu kritisch hier und da. Nee, das kann, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Scheiße. Also Bene, du weißt, immer mit der Masse mitschwimmen. Ja? Ja. Aber auch ein bisschen konträr sein, weil man muss ja Individualist sein. Ja? Jetzt lies mal nicht so abfällig die Powerplay. Ey, wie du dieses vom Blatt hast. Ich wollte schon mal einen Artikel aussuchen. Vielen lieben Dank bei Fabian und auch... Wie aggro er ist, Blätter. Guck dir das mal an. Ja, bei Uke. Ich habe hier nur eine Hand frei. Eine Seite. Ich muss das Mikrofon ja noch halten. Ich wollte schon mal einen Artikel suchen, weil anstatt dass Gregor jetzt wieder 3 Stunden Musik noch dahinter schneidet, um auf Länge zu kommen, dachte ich, du liest noch 3 Stunden aus der Powerplay vor. Also irgendwie gleich hauen wir uns alle mit Chairshots hier durch die Gegend. Charlie Sheen da, das verstehe ich nicht. Das ist Eric Bischoff gerade. Charlie Sheen sollte doch öfters mal da dann dort sein. Ich bedanke mich bei Bene, bei Fabian und bei Dank für die Einladung. Gerne, Gregor. Gerne. Und ist das ein Stuhl? Gibt's jetzt was mit den Kroketten? Ich hol die Kroketten. Bis dann. Dark Sun. Der Software-Gigant SSI ändert das bisherige Design für die AD&D-Reihe und bringt mit Dark Sun eine der erfolgreichsten Brettspielwelten auf den Computermonitor. Mit Temperaturen, die zur Sommerzeit über 32 Grad Celsius klettern, ist der amerikanische Bundesstaat Kalifornien nicht gerade das, was man als seinen bevorzugten Arbeitsplatz bezeichnen würde. Statt im stickigen Büro zu sitzen, würden wir bei solchen Hitzegraden lieber am Strand liegen oder durchs kühle Nass planschen. Amerikanische Angestellte sehen das eher lockerer. Trotz tropischer Sonne und strahlender Sonnenschein geht beispielsweise in den Büros der Software-Schmiede SSI alles seinen gewohnten Gang. Unterbrochen von einem Freiluft-Basketball-Match der kompletten Belegschaft oder einer kurzen Taktikrunde am Spieltisch im Büro des Chefs, werken mehrere Programmierteams an einem halben Dutzend neuer Computerspiele, die allesamt noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Eine der größten Überraschungen, die SSI zu bieten hat, einige frische AD&D-Szenarien nebst komplett neuen und völlig verschiedenen Spielsystemen. Die Zeiten der Spiele in Pools of Radiance oder Death Knights of Crynlok sind damit endgültig vorbei. Zurzeit sind 3 neue AD&D-Rollenspieltitel oder besser Serien in Vorbereitung, sowie einige Eigenentwicklungen, die mit AD&D rein gar nichts zu tun haben. Die drei, was? Also wir haben das ein paar Mal durchprobiert. Ihr könnt euch gerne bedienen. Meistens habe ich gewonnen. Also das Ei wird wahrscheinlich was anderes erzählen. Aber ich würde sagen, ich bin einfach härter. Das siehst du auch in dieser Narbe. Die 3 modernen AD&D-Spielreihen dürften den eingeweihten Freaks das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Geben sich doch solch hochrangige Namen wie Dark Sun, Spelljammer und Ravenloft im SSI-Spielangebot ein Stell-Dich-Ein. Für Nichtkenner, Ravenloft ist ein spezielles Horrorszenario, in dem Werwölfe, Geister, Zombies, Dämonen und Vampire eine extrem große Rolle spielen. Spelljammer verlegt das spielerische Geschehen in das ferne Weltall und Dark Sun verquickt Fantasy-Elemente mit einer gehörigen Portion Mad Max-Feeling. Dark Sun Shattered Lands ist auch der erste Titel, mit dem SSI eins der neuen Spielsysteme vorstellt. Das Dark Sun-Universum ist eines der jüngsten AD&D-Sprösslinge. Brettspielriese TSR startete erst 1991 mit der Dark Sun Tableboard-Serie. Habe ich nicht. Statt in einer üblichen Fantasy-Umgebung spielen die Dark Sun-Programme auf einer unfreundlichen und lebensfeindlichen Wüstenwelt, die von besonders fiesen, jahrtausendealten Zauberern regiert werden. Verstreut über die Wüstenlandschaft befinden sich Städte, die unter der Knute der Zauberer stehen. Größter Anziehungspunkt solcher Ansiedlungen ist eine Kampfarena, in der Sklaven zum Vergnügen der Einwohner um ihr Überleben kämpfen. Im Grunde genau so. In der Computerfassung Dark Sun Shattered Lands übernehmt ihr die Rolle eines solchen Kampfsklaven. Eure Aufgabe ist relativ simpel. Ich möchte jetzt aber auch diese Kroketten essen. Ja, ich weiß. Aber nur ist auch mal gut. Gregor ist auf Klo. Gregor, hast du Ketchup? Friend.

Are you ready? Hey, think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down! You can tell me what to do. You know who you're talking to. Well, you better get used to the way the ball bounces. I see what you got, it measures in ounces. But that's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. You're a big man. I treat you like you're a little man. Don't tell me what it's like to be half a man. It must break your heart to see what I am. But that's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. Tell me what to do. We'll be right back.

voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. You got jewels in your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your faith. Savior hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's drying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. All the doctors are disease, and the preachers are sinners, and police just take the grease. All your doctors, you are guilty. All the bosses I will fire. All your bankers will have losses. Politicians are the liars. I see darkness falling. I hear voices calling. I feel justice crawling. Try hard to understand. things just come easier to me. What you work hard for, I get free. With no excuses made, I got all my dues paid, and I stand here so you can see. Gonna make it. I am the game. You don't wanna play me. I am control. reunion, baby. I am the pain, and I know you can't tame me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland thing from a smoking gun. I am the gate, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, son, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Place where no one follows me. I walk alone. See where I stand. Evolution. more. Now he brings you the light with his hands untied. They try so hard to follow, but no one can. Inside you are so hollow, you understand. Hey, nothing you can say, nothing's gonna change what you've done to me. Now it's time to shine, I'm gonna take what's mine while you're burning inside my and you take, and I waited for you, but I made a mistake. It's clear that your fear is so near, because I see the look on your face. You tried to hold me under. They die with their final breath. They hail King of Kings. There is only one.